Herzlich willkommen zum sylfmedia.de Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum, ich hab's ja gerade erzählt. Tag zusammen und hallo Holger. Ja, genau, stimmt, du hast es gerade erzählt. Hallo. Ich musste mir abgewöhnen, angewöhnen, dass ja schon alles drauf ist, was ich sagen wollte auf dem Opener, auch wenn wir einen neuen brauchen. Aber unbedingt. Ich wollte dich gerade ergänzen. Ja, wir brauchen dringend einen neuen und ich komme nicht weiter, weil, also ich... Wie, du kommst nicht weiter? Ich hatte ja schon so Soundbeispiele gemacht. Ja. Und wollte die ja noch besprechen lassen. Im Fachchinesisch sagt man das Voice-Over fällt quasi noch. Ja, und Julia wäre diejenige, welche, aber wir können ja unsere Zuschauer und Zuhörer mitmachen lassen. Stimmt, also ihr könnt uns natürlich auch ein Voice-Over schicken. Sprich, ihr sagt dann sowas wie herzlich willkommen zum selfmedia.de Podcast mit Holger und René. Ja, sowas in der Art, ne? Ja, also ohne Namen würde ich ja machen. Das kann man ja dann abschneiden und dann kann man ja für verschiedene Sendungsbesetzungen entsprechend... Zensur. Nee, natürlich nicht, sondern Schnittkunst. Aber das klingt dann bestimmt so wie beim Computer. Weißt du, wie Schneiden beim Fernsehen heißt? Wie man beim Fernsehen zum Cut. Schnitt... Cut, genau. Und weißt du, wie man im Deutschen früher beim deutschen Fernsehen dazu gesagt hat? Schnitt? Köttern. Köttern. Hm? Köttern. Also es hört sich an wie eine Sauerei. Ja. Köttern hört sich an wie eine Ecke köttern. Ja, genau. Kötteln. Ich habe gerade so einen Hund vor Augen gehabt. Nee, Kötteln, ja. So kleine schwarze. Ja. Ja, Tolle Gesprächsthemen schon. Tolle Gesprächsthemen. Ach so, wieso? Ich, lass uns zu den richtig ekligen Sachen kommen. Freitag der 13. Na, den habe ich ja gut erreicht, wenn auch mit Qualen. Ja, mit Qualen? Ich war die ganze letzte Woche krank. Also es ging am Freitag los und hörte... jetzt die letzten Tage auf. Also ich darf seit gestern wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Ach, doch so schlimm? Ja, ja, abartig. Also wirklich widerlich. Also es ist das Schlimmste daran, finde ich, dass man halt nichts essen kann. Du sitzt am Tisch und du hast Hunger und schon bei dem Gedanken an Essen wird dir eigentlich schlecht, weil es gibt nur Reis, es gibt nur trockenen Toast. Ach, deshalb auch dein Tweet. Ja, habe ich sowas getwittert wie holt mich hier raus oder schickt mir Essen? Nee, was war denn das hier? Irgendwie Kombination mit Reis und Toast oder so? Ja, genau, richtig. Also ich dachte dann, bist du mal ein bisschen kreativ und machst mal was aus Reis und Toast, weil das ist das Einzige, was man essen darf. Reis auf Toast. Wow. Ja, hat es nicht besser gemacht. Nicht mit einer Reisfüllung. Ja, quasi ein Toast mit einer Reisfüllung. Hast du nicht mal so gegoogelt? Naja, ich hatte auch gedacht, dann wird ja bestimmt irgendwelche Rezepte im Internet geben. Ja. Aber? Ja, ich hatte irgendwie nicht so die Muße. Leo hat sogar geschafft, hier Fußball laufen zu lassen, ohne dass ich dagegen reagiert habe. Es war übrigens ein interessantes Spiel, Frankfurt gegen ich weiß nicht wen. Bayern. Ja? Ja. Wo die 8:1? Wo dann, nee, nicht das Spiel, also ich habe nur die Zusammenfassung und das Ende des Spiels, wo dann die Fans aufs Spielfeld rannten und die Spieler alles, was sie hatten, sofort unter die Arme genommen haben und sofort in die Kabine gerannt sind und die Kameramänner sind auch geflüchtet und hast nur gesehen, wie einer dieser Fans, in Anführungszeichen, so eine sauteure Kammer für 600.000 Euro zerlegt. Ja. 600.000 Euro? Ja, die haben gesagt, der Kommentator meinte so, und hier sieht man, wie der Typ die Kamera zerstört. Und da siehst du so ein Gesicht vor der Kamera auftauchen und dann, boom, kippt die Kamera und Bild kaputt und so. Ja. Und dann steht Polizei um diese Kamera herum und er sagt, das ist eine einzigartige Kamera gewesen und die hat einen Wert von 600.000 Euro. Echt? Einzigartig? Ja. Er hat gesagt, ja. Also ich weiß nicht, was diese Kamera gemacht hat beim Fußball. Vielleicht ist das eine Hochgeschwindigkeitskamera. Ich weiß das nicht. Ja. Und auf jeden Fall, edle Geste. Die sind natürlich in den gegnerischen Fanblock gestürmt übers Spielfeld, ne? Hm. Und wollten da Stress machen. Und dann ist der Chef von Frankfurt halt zu diesen Fans hingegangen. Hm. Hinter ihm eine riesen Polizeikette. Er ist zu den Fans hin und hat dann, du hast mal den Gesten gesehen, so nach dem Motto, ey, hört auf damit und es bringt nichts und was soll das und so. Ne? Und die waren auch recht ruhig dann geworden. Ja. Und dann hat er sich zur Polizei umgedreht und hat mit beiden Händen eine Schiebrichtung gegen die Polizei gemacht. Hm. Und die Polizeikette hat komplett einen Schritt nach hinten gemacht. Ne? Echt, zu zeigen, okay, also der hat da wirklich so ein bisschen die Fronten wieder abgekühlt. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Und das ist leider, leider, leider Fußball. Ja. Das ist schade. Ich verstehe immer nicht, warum die solche Prügeleien, also die Leute, die immer sich prügeln wollen, das in den Sport ziehen irgendwie. Kann ich nicht nachvollziehen. Gehört da nicht hin. Ich gehe zum Fußball, wenn ich mal zum Fußball gehe, um Spaß zu haben, um ein Spiel zu sehen. Ja. ja, einfach mal was anderes zu erleben als so die üblichen Alltagsbrei, sag ich mal. Und da muss man sich sowas immer antun, oder? Ne, nicht immer, aber ja, ist traurig. Ja, wenn wir schon mal beim Fußball sind, hätte ich jetzt zwei Sachen. Du darfst aussuchen, worüber wir jetzt weiterreden. Einmal lustiges Englisch, um auch mal die schöne Seite vom Fußball zu sehen. Ja. Und die andere Sache wäre, wir waren ja beide auch bei einem Sportevent. Ja. Such es dir aus. Fang mit Thema 1 an, das lustige ja? Englisch. Okay, dann muss ich ganz kurz mal im Internet, den Reden habe ich zugedreht, ja. Muss ich nämlich mal im Internet gucken. Ja. Lothar Matthäus wurde von Al Jazeera eingeladen zum Interview. Erinnerst dich nicht? Nee. Ah, ich wollte die Shownotes nebenbei mitschreiben. Kannst du mir mal einen Stift geben, dass ich mir ganz kurz aufschreiben kann, worüber haben wir geredet gerade? Über Krankheit und über das Frankfurt-Spiel, ne? Genau. Aber dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob es auch Bayern war, der Gegner. Das kann ich ja im Internet recherchieren. Frankfurt-Spiel. Weil dann spare ich mir den Podcast nochmal anzuhören, weißt du? So. Oder ich lasse ich dachte, du machst immer die Qualitätskontrolle. Ja, so stichprobenartig. Also, ich öffne... Ich habe übrigens letztens einen Podcast gehört, wo die nebenbei gerne mal einen trinken und der eine hat es dann, denkt man nicht mit Absicht, ganz schön übertrieben. Echt? Der war zu voll. Ja, das müssen wir ja hier nicht nachstellen. Nee. Das kann man zu einer Jubiläumssendung mal machen. Sich mal gehen lassen. So, jetzt suche ich mal nach dem Matthäus. Oder wie Julia ihn ja auch nennt, Matthäus, Lothar Matthäus. Und Al Jazeera. Ach, du liebe Zeit, wie schreibt man Al Jazeera? Ich habe keine arabische Tastatur. Das ist eine gute Frage. Ich habe ja hier auch kein Internet, den kann ich nicht unterstützen. Da ist es. 18.000 Aufrufe, nee, nehmen wir mal den mit den 300.000 Aufrufen. Also folgende Situation. Lothar Matthäus war, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bei Al Jazeera eingeladen. Ja. Und dann stellte man doch fest, dass man den Lothar Matthäus doch nicht unbedingt benötigt. Und das fand er gar nicht lustig. Und jetzt hat er im feinsten Englisch mit arabischem Akzent. Ja. Aha. Das finde ich respektvoll. Wie geht denn arabischer Akzent? Du wirst es gleich hören. Also feinstes Englisch und arabischer Akzent hat er sich mit diesen Verantwortlichen des Senders auseinandergesetzt und sich halt beschwert. Why? He didn't do anything. But he explains here. What he explained me? It's only that. Wir brauchen das auf beiden Ohren. Also das, das war es nicht. Nehmen wir mal hier. Wir machen mal Stereo. Das ist ja auch nur in Mono. Why? He didn't do anything. But he explains here. What he explained me? Was ist kaputt gespielt? Warte mal, da müssen wir mal gucken, ob irgendein anderes Video auch oder vielleicht gibt's das ja nur in Mono. Meinst du, in Al Jazeera nehmen die Mono? Aber jetzt gibt's Stereo. Oder? Das war Stereo. Ja, also ich versuche mal noch ein anderes und wenn das jetzt auch nicht in Stereo ist, müssen wir es halt in Mono. Und dann hören wir es uns halt in Mono an. This shit hier. Hello. Ah. No, sorry. Hey, I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight because I cancel my. I come down. Sorry. You give me nothing. Sorry. You think you can play with me? I'm not a child. I respect you a lot. I respect. You don't respect me now in this moment. Okay. Finish. It's okay. Sorry. Hello, my friend. I like to explain you something. I changed my plane to make a favor for Al Jazeera to Mr. Nasser. Genau, also er regt sich da. Der arabische Dialekt ist herrlich. For tomorrow, sorry. You don't have to result it anymore for me. Sorry. I cannot accept this what you was doing today. Aber ich glaube, den arabischen Dialekt, den hat er immer. Ja, genau. Ist das nicht vielleicht auch so ein bayerischer? Nee, das liegt daran, dass er this shit is shit, die shit. Ja, aber nee, Arnold Schwarzenegger spricht doch auch so. Nee. In Englisch. Na klar. Also, los, komm, jetzt such mal raus. Arnold Schwarzenegger in Englisch. Also man muss, wenn man ein bisschen Englisch spricht, merkt man, dass er 1:1 Übersetzung vom Deutsche ins Englische macht, ja. Also wirklich 1:1, ja. Und dass ihm jegliche englische Aussprache sowas von Schnuppe ist, ne? Weil man kann natürlich. Aber man kann die verstehen. Genau. Und da muss man sagen, Respekt. Also ich denke, he knows that he is not the best English speaker, aber er tut's halt trotzdem, ne? He try a lot. Ja. He tries this a lot. Ja. Ja. Nee, aber finde ich, also ist ja wirklich toll, dass das macht, weil letztendlich ist Sprache zur Kommunikation da und ja, dann ist es halt ein bisschen gebrochen. Ja. Aber er tut's halt. Genau. Muss ich mal aufschreiben. Loda, weil wir werden das Video verlinken, das Mono-Video, weil bei dem Video war jetzt Gelache drunter. Ja. Hast du gehört? Ja. Ich habe mich so aufs Englisch konzentriert. Loda Matthäus speaks English a lot. These days. Genau. Ja, könnt ihr euch mal komplett angucken. Also, ich glaube, das findet man auch unter Lothar Matthäus rastet aus oder sowas. Hätte ich was gucken können. Da stand Arabisch. Lothar Matthäus on Al Jazeera. Al Jazeera Ausraster. Full. Und das andere ist, Lothar Matthäus spricht Englisch. Wutrede bei Al Jazeera. Ja, der Wutfußballer. Ja. Und falls ihr nicht wisst, wie man Al Jazeera schreibt. Man schreibt es Al-J-A-Z-E-E-R-A. Ich wiederhole. Al-J-A-Z-E-E-R-A. Dachte, du sagst jetzt unsere Homepage, also deine. www.sylphmedia.de/blog. Wenn du schon verlinkst. Genau. Ja. Ihr könnt natürlich auf der Seite zur Sendung die Notizen, die ich hier nebenbei mitschreibe, dann alle lesen. Und das Video werden wir direkt in den Beitrag einbauen. Genau, dann spart ihr euch das mühsame Suchen. Dann spart ihr euch das mühsame Suchen. Eingehen. Ja. Genau, nur für euch. Ist ja totaler Mehrwert, diese Shownotes. Oh. Ja. Holger, wir waren beim American Football gewesen. Und war gut. Ich habe gewartet auf das, was passiert ist. Mich hat gewundert, dass es erst so spät passierte. Ja, also wir haben uns das Spiel angeguckt. Hast du ein bisschen was so, also ist es anders, als das im Fernsehen zu sehen? Ja, also die Qualität. Die Bildqualität ist ganz anders. Ne? Ist jetzt super full High Definition. Ja, also und in 3D. Es war, genau, das Spiel war komplett in HD, ohne Brille. DD, ohne Brille und in... Ist ja wie beim 3D ist. Es war in Dingens hier. Ja. In 3D und in HD und ja, alles. Und ohne Fußball. Und Dolby Surround. Und Dolby Surround. Genau. Und nee, ich meine so, hallo? Ja. Ich dachte eben, das hat sich, nee, ich hör hat dich. Sich der Ton geändert, ja. Und, deine Stimmlage. Meine Stimmlage? Nee, Quatsch. Hallo? Wollte ich jetzt nur ein bisschen ärgern. Hä? Ja. Ist okay, mein Mikro ist an. Also ich höre mich. Ja, ich dich auch. Okay, auch weiter. Ja. Also, nee, und ich meine so vom, also klar, von der Spielqualität ist es definitiv was anderes, weil es ja 1000 Liga tiefer ist. 1000, gefühlte 10.000. Ja, also ich weiß gar nicht, in welcher Liga spielen die denn aktuell? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ich habe nochmal auf der Homepage nachgeguckt, aber ja. Die haben letztes Wochenende übrigens nochmal gespielt. Das waren Junioren, glaube ich, ne? Nee, die müssen gegen Neubrandenburg gespielt haben. Das stand nämlich nicht auf der Homepage. Ich weiß nämlich, glaube ich, dass sie dieses Wochenende gegen die Falken spielen oder so. Die Halle Falken? Ja. Die Halle schon. Falken. Dann... Irgendwie sowas habe ich gelesen, weil ich dachte nämlich, weil du ja meintest, nächstes Wochenende und so, ja, und da habe ich nachgeguckt. Und da stand... Ach, genau, eine Feier stand drin. Eine Kinderfeier. Na, du musst aufpassen, da sind manchmal auch die Cheerleader im Vorbei. Dass du da den nicht den Cheerleader-Infos aufgesessen bist. Ich habe da rechts im Kalender geguckt. Ja, wie auch immer. Nee, und wie ist so vom, also es... Na, unübersichtlich. Also die Übersicht fehlt ein bisschen. Und ist es so vom, ist von der Atmosphäre her, also von der Nähe zum Spiel? Zum Spiel oder zu den Spielern? Nee, zum Spiel generell. Weil ich finde, also das war das, was mich begeistert hat im Vergleich zum Fernsehfootball, ja, dass du halt... du bist halt hautnah dabei und du kriegst halt wirklich auch irgendwie, du kriegst so eine Atmosphäre mehr mit. Du hörst, wenn da Helme aneinander knallen. Ne? Oh, ich hab mich da voll erschrocken. Ich dachte, oh, jetzt ist was passiert. Ja, und weil das, die einen, die sind halt sich da irgendwie entgegengelaufen und dann mit der Helme stimmt, oder stecken. Du hast recht, Kinderfest. Ich habe mich verguckt. Ist ja, genau. Hm. Am 7. war Kinderfest. Am 15. Spiele gegen die Phantoms, genau. Phantoms, genau. Neubrandenburg. Ach, die heißen jetzt Phantoms. Nee, das war was, als ich das erste Mal bei einem richtigen Footballspiel an der Seitenlinie gestanden habe, ja, war das, was mich so irgendwie total mitgerissen hat, dass man so das richtig hautnah mitkriegt, ja, und halt auch mit Schmerzen empfindet. Ja. Also, ich hab ein bisschen zusammengezuckt, als ich von weit weg die Helme zusammenknallen gehört habe und das richtig laut. Ansonsten hörst du ja mal so ein bisschen Gerangel, ja, und so, aber da hat es ja richtig gescheppert. Ja, und ich finde, was du auch mitkriegst. Ich glaube, da kam auch der eine so ein bisschen verletzt zurück. am Ohr. Ja gut, wehtun tut das nun mal, ja. Nee, ich meine, die haben ihn da so einen Verband ans Ohr geklebt. Ach so, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ach, guck an. Ja. Ja. Nee, aber, Achso, ja, da war ja noch jemand verletzt. Werden. Ja, der eine, der umgeknickt ist. Ach so, ja, den wir noch in der Halbzeitpause Kicken beigebracht haben. Genau. Nee, also, hier? Na, Rudi. Rudi. Ja. Also muss ich so vorstellen. Rudi ist ja Feuer und Flamme, wa? Ja, der ist mit Herz Fußballer und alles, was da zum Treten ist, da macht er halt gern mit, ne? Nee, wir hatten eigene Bälle bei gehabt und haben in der Halbzeitpause eben selber ein paar Bälle geworfen, Zu der Situation gleich. Und dann wurde halt, weil der Kicker verletzt war, musste ein anderer Spieler das Kicken üben in der Zeit. Ja. Und die übten halt. Erst hat der verletzt worden ist. Na, der war nachher auch verletzt, der gekickt hat. Genau. Ja, und Rudi hat halt dann sich zu dem Trainer und dem Spieler hingesellt und hat den halt seine Fußballerfahrung mitgeteilt und dem halt mit dem Kicken das so ein bisschen erklärt. Genau. Ne? Ja. Der war auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das hatte geholfen. Ich glaube, der hat ein bisschen was fußtechnisch drauf gehabt. Ja, und Wie wir halt die Bälle so werfen, kommt der Head Coach, sprich Cheftrainer an, Weil er mich halt entdeckt hat und wollte halt kurz klauschen und ich hab gewartet da drauf und die erste Frage, die er Holger gestellt hat, war, spielst du Football? Und Holger sagt, nein, und er, okay, wir sehen uns am Dienstag beim Training. Ja, wo ich ja nicht konnte, weil ich ja Spätschicht hatte. Wo ich ja nicht konnte. Ja, nee, aber würdest du mal hingehen? Ja, auf jeden Fall angucken. Ja. Also dann machen wir das mal klar. Ich würde das im Blog auch begleiten. Ja, kannst du machen. Und du wärst nicht der Erste, den ich da hinbegleite. Aber mal gucken. Cody? Ja. Echt? Ja, wir waren auch schon da. Ja. Das war der Tag, an dem ich mir meinen Finger verstaucht habe. Rudi wollte ja meine Bälle nicht mehr fangen. Ja, das ist ja, das Thema haben wir ja öfter, wenn wir über Football reden, dass halt ein geworfener Football von einem Nicht-Profi sehr gefährlich ist. Ach Quatsch, ihr Mimosen. Du hast selbst meine Nichte wirft einen Ball und ich fange den auf, wenn der rumeiert. Die wirft aber mit einem anderen Tempo, glaube ich. Ich kann dir ja mal einen Scheißball zuwerfen. Ja, mach mal. Ich will es nicht unbedingt machen. Rudi hat jetzt schon wieder einen kleinen Finger verstaucht. Schon aber wieder. Ich glaube, das hat nichts mit Football zu tun gehabt. Ich weiß es nicht. Arbeit. Ich weiß von seinem Fastdale. Ich könnte ja von seinem Fastdale tippen. Dein Fahrstil? Boah, ich finde den ja unter aller Kanone. Was? Echt? Dann habe ich mich dran gewöhnt. Echt? Boah, ich finde das schlimm. Stimmt, wir sind zusammen mit einem Auto hingefahren. Ja. Echt, fandest du so grausam? Ist ja, weil er so schnell gefahren ist. Ist mir ja nicht aufgefallen. Ey, ich glaube, der ist 80 in der 50er-Zone gefahren. Das kenne ich allerdings von ihm. Boah, ey, das will ich ja nicht nochmal. Es gibt sogar einen Podcast mit ihm, wo wir unterwegs sind mit Auto. Ja, der erste. Ja. Ja. Ja, genau. Genau, also du hättest schon Interesse, dir das mal anzugucken, so trainingstechnisch. Ja. Also ich sag dir gleich, wenn es Spaß macht. Das Training tut nicht weh wegen Körperkontakt oder so. Und das Training ist scheiße anstrengend. Ja. Ich will dich jetzt davon nicht abhalten, aber es lohnt sich wirklich, weil ich finde es, wenn man sich beim Sport so ein bisschen verausgabt, dass das eine unheimliche Befriedigung danach bringt. Ja, also gerne habe ich das schon mal, aber mir geht's hauptsächlich um den Spaß. Ja. Wie schön, das können wir definitiv, also da freue ich mich auch schon drauf, ja. Dann lass uns das mal ins Auge fassen demnächst. Okay. Ne, die trainieren irgendwie kommende Woche habe ich die Woche. Du weißt ja, wann es losgeht. So 19 Uhr oder so. Echt, da ist drin? Ich bin ja jetzt um 11 zu Hause. Ja, dann ist es ein bisschen spät. Ja, sag ich ja. Ja. Aber dann die Woche darauf denn. Ah. Ja. Mit Rudi hatte ich heute auch was Tolles erlebt. Was denn? Am Freitag, den 13. Ja, also eigentlich wollte ich zusammen mit ihm einen Schulumzug mit in die Wege leiten, sprich Kisten packen, weil hier drüben die Schule, die zieht komplett in ein anderes Gebäude. Und die hier gleich mit dem Sportplatz, also an dem Sportplatz? Nee, nicht das Gymnasium, sondern die Grundschule, in der auch Leo ist. Aha. Das ist eine Grundschule. Ja, das wissen wir alle nicht, dass sein. Das ist aber auch wurscht. Und jetzt wollten wir halt dahin und sind eine halbe Stunde später zu dem Termin hin. Also es war so, das fing irgendwann um 1 an und dann sind wir halt eine halbe Stunde später dort angetanzt und da war schon alles weg. Wurden dann wieder geschickt, okay, hat sich erledigt. Dachte ich, okay, ist der Tag kurz gelaufen, holen wir die Kinder ab. Ja. Und auf dem Weg zum Hort erzählt er mir schon, dass er beim letzten Mal abholen Springseil gesprungen ist. Rudi. Die Erzieherinnen halten links eine Seite, rechts eine Seite, da wird es so gedreht und die Kinder hüpfen da. Und er musste halt mitmachen. Ne? Er musste. Also von sich aus. Er wollte unbedingt mitmachen. Hat sich damit angestellt an die Kinderschlange. Jedes Kind darf so lange hüpfen, wie es kann. Wenn es im Seil verheddert, kommt das nächste Kind ran. Ja, musste halt unbedingt mitmachen. Und hat da irgendwie, er sagte, René, falls uns die Leute komisch ansprechen, ich sag's dir gleich, ich war da gewesen und bin halt mitgehüpft und so und hab irgendwie 48 Sprünge oder so immer geschafft, ne? Ja. So, dann kommen wir da hin. Ich dachte, schnell Kinder einsacken und dann nach Hause. Da mussten wir erstmal beim Fußball zugucken, wie die Jungs halt Fußball spielen und standen da und Rudi hat da eine Show abgezogen, als wäre es ein Punktespiel und hat da, ja, los, los und ja, und wie heißt es? Hat da den ganzen Hof schon wieder fast unterhalten. Ach so, Rudi, du verzeihst mir hoffentlich, wenn ich es jetzt hier so in breiter Öffentlichkeit erzähle. Siehst du, dann kann Julia machen? Nämlich gleich mit zuhören, die hat es ja noch nicht, oder hatte ich dir das schon erzählt, Julia? Nee. Okay, also gucken wir uns das Fußballspiel an, bis ich dann, bis Rudi die Leute soweit hatte, dass alle, die da spielten, die Jungs. Mit jubelten. Nee, die dann alle, weil er sagt, gib doch Leo auch mal den Ball, Leo, der ist nicht so fußballbewandert. Und dann ging das die ganze Zeit nur, dass alle Spieler, also gegnerische Mannschaft und eigene Mannschaft, ey, jetzt gib doch mal Leo den Ball. Und dann war nur noch Leo am Schießen. Ja. Wo ich dann dachte, okay, jetzt hat Rudi sein Ziel erreicht. Ne? Jetzt können wir ja gehen. Dann sagt er, nee, ja, wir können doch nicht gehen, wir müssen ja noch Springseil springen. Ja. Also hat er sich beim Springseil springen angestellt. Die Erzieherin, die wussten es ja schon vom letzten Mal noch, dass er das irgendwie als Leidenschaft hat. Und er wartete halt, bis er dran war. Und dann hüpfte er da halt fleißig. Ne? Ja. So, jetzt hatten die dadurch schon irgendwie so eine enge Beziehung zu ihm aufgebaut und sagten, ach übrigens, wir haben oben noch einen Schrank zu stehen. Könnt ihr den kurz zusammenschrauben? Hm? Ja, also sind wir hoch. Schrank aufbauen dauert ja nicht lange. Ist ja eine Anleitung bei, war ein IKEA-Regal letztendlich. Ja. Ich nehme die Anleitung in der Hand. Udi meckerte noch rum, dass er keinen Akkuschrauber hatte, wo ich sage, Mensch, ey, die paar Schrauben können wir mit dem Schraubendreher schrauben. Ja. Dann also. Ach, Springseil springen und so. Genau. Handwerker halt. Und dann habe ich halt die Anleitung genommen, sagte, nee, lass liegen die Anleitung, da steht ja eh nur Mist drauf und so. Und das ist ja total falsch, wie das da ist. Ich sage, du, die haben den Schrank gebaut, die werden schon wissen, wie es geht. Ne? Oder, nee. Also Anleitung beiseite. Wir standen da vor den Brettern und dann fing er an, ja, also das Brett müsste jetzt hier rankommen. Warte mal, das ist doch hier, wo ich dachte, okay, wir hätten jetzt die Anleitung einfach nehmen können, hätten raufgeguckt und dann hätten wir es gemacht. Nee, also standen wir da und ich dachte schon, langsamer kann es gar nicht gehen. Da fing er an, unsere beiden Jungs ranzuholen und sagte, hier, komm mal gucken. Guck mal, ich zeige euch mal jetzt, wie man das Brett jetzt hier ranschaut. Komm mal hier rum, lauf mal rum, stell dich mal dahin. So, guck mal, jetzt schiebt man das hier rein, wo ich dachte, oh nee, ey, jetzt so eine Unterrichtsstunde im Regal zusammenschrauben. Ja. Jetzt hat er dir dein Part für die Zukunft genommen. Wie? Na, wenn sie denn mal ein bisschen älter sind, dann kannst du denen das doch zeigen. Also, okay. Ja, dadurch brauchten wir dieses scheiß Regal aufzubauen, irgendwie eine halbe Stunde. Die Erzieherin, die werden sich gedacht haben, oh Gott, ey, Männer, weißt du, hier, die haben das ja schon mitgekriegt, Anleitung weg, ne, ja. Und dann hier, also dann haben wir jede Schraube, die reingeschraubt wurde, wurde dann eben dokumentiert und beschrieben und die Hintergründe erläutert, warum diese Schraube da reinkommt. Bis ich dann so feststelle, Uli, wir müssen das Brett nochmal abschrauben, weil es funktioniert so nicht. Zweimal muss man Brett, was wir angeschraubt hatten, an dieses Regal wieder komplett abschrauben und austauschen durch das Richtige. Ja. Ne? Aber es war dann Gott sei Dank fertig, wo ich dachte, okay, geschafft. Und Rudis Wohnung steht noch? Ja, ja. Dann ging's, jetzt ist das große Problem war ja noch, von dem Raum, wo wir das Regal aufgebaut haben, rauszukommen da. Dabei läufst du ja auch noch an Leuten vorbei. Ne? Ja. Also. Wäre es nicht besser gewesen, alles zu nehmen, da aufzubauen, denn? Wir haben es ja dort aufgebaut, wo es hinkam. Das haben wir direkt vor Ort aufgebaut. Na, wenn du sagst, das noch nehmen und. Nee, wir wollten ja nach Hause. Ach so. Das heißt, wir mussten aber aus dem Raum noch raus und an anderen Leuten vorbeilaufen, was mit Rudi nicht so einfach ist. Und das kam auch so. Wir sind raus. Weil er gerne erzählt. Dann kam die erste Erzieherin an und sagte, wer von Ihnen beiden ist der Tischler? Ich winkte gleich ab und sagte, hier drüben. Und dann fragt er, kann ich irgendwie helfen? Also ein Wasserbett kann ich sofort besorgen. So, dann sagte sie, nee, ich habe schon Wasserbett. Dann sagte er, aha, wie oft wechseln Sie den Conditioner? Na, so oft. Wie viel machen Sie da rein? Ja, so und so viel. Ah ja, und dann dachte ich, okay, erzähl, ich gehe schon mal vor. Na, Ja, hat er sich da Gott sei Dank nicht zu lange fest erzählt. Dann sind wir eine Etage tiefer. Auch da saß eine Erzieherin, die sofort sagte, ich brauche noch ein Wasserbett. Ich habe schon gehört, sie haben den Rekord heute nicht gebrochen, wo ich dachte, den Regalrekord oder was? Es ging aber so ums Hüpfen. Ja. Weil die ganze Erzieherschaft mittlerweile weiß, dass es seine Leidenschaft ist, in so einem Seil zu hüpfen. Und man hat auch schon die neue Punktezahl, die er erreicht hat, irgendwie weitergegeben. Ja, wir waren... Also wir hätten um 14.30 Uhr dort weg sein können. Wir waren um 16 Uhr dann raus. Ja, genau. Oh, die schämen dich. Ja. Also bleibt Rudi das nächste Mal zu Hause. Ja, oder am besten ist, vielleicht schenke ich ihm einfach mal zum Geburtstag einen MP3-Player. Dann kann er sich die Nippel in die Ohren stecken und dann kann er sich nicht unterhalten mit anderen. Dann ist er abgelenkt. Ne? Wir schenken dir ein Springseil. Oder ein Springseil, genau. Stimmt. Bei nächster Gelegenheit packen wir ein Springseil für Rudi ein. Ja. Dann lassen wir draußen stehen, kann er üben. Genau. Achso, ja. Ja. Ja, dein Kumpel, wie geht's so bei deinem Kumpel arbeitsplatztechnisch? Davon wollte ich auch noch erzählen. Ist er noch dein Freund? Er ist noch mein Freund. Ja. Okay, also ihr redet noch. Aber man merkt, wir sind noch im Beta-Status. Echt? Hat sich noch nicht gesagt? Ich hab's ihm gesagt, was er jetzt mit draus macht, weiß ich nicht. Ja. Hört ihr den Podcast? Garantiert. Aber da können wir vielleicht gerade schon aufs nächste Thema drauf springen, und zwar... Er will nicht genannt werden. Das ist mir egal. Ach so. Was wäre das nächste Thema? PlayStation Network. Ach so. Weil ich habe ja da... Du kannst so einen Kommentar ablassen, was wie so eine Art Motto ist. Also das ist ein kurzes bei PlayStation Network. Jetzt hast du aber von deinem Kumpel aber hier jetzt eben wamratzbatz rüber zum PlayStation Network. Ich komme jetzt zurück auf zum Kumpel. Ach so, dann ist in Ordnung. In meinem Profil, Motto und Bla und Keks und so, habe ich nämlich mal unseren Blog da eingetragen. Komm mal ein bisschen da ran. Habe ich unseren Blog da eingetragen. Ja. Und über diesen Eintrag kommt ihr immer auf unsere Seite und hört sich die Podcasts an. Okay, jetzt muss man kurz bremsen. Also... Du bist mit der PlayStation irgendwie, ja. Nur um die Leute, es gibt ja nicht jeder, für jeden ist es so selbstverständlich irgendwie, was du da gerade erzählst. Okay, wir haben auch ältere Zuhörerschaft, ja. Okay. Die jetzt wahrscheinlich PlayStation Network gar nicht auseinanderklamüsern kann, um was es sich handelt. Oder in den Nachrichten ohne Ende. Genau, also du hast eine PlayStation und dort hast du, da hat man ein Profil irgendwie, also da hat man, kann man persönliche Informationen hinterlegen. Ja, was heißt? In so einem Netzwerk. Genau, richtig. Sowas wie also Facebook nur für Genau. Oder sowas wie Twitter nur für... Nee, Facebook, sagen wir Facebook, sowas wie Facebook, nur für PlayStation. Genau, richtig. Kann man auch posten? Man kann sich Punkte, gegenseitig ne? Nachrichten werden, schreiben. Hast du Nachrichten, okay. Genau, also dann hast du in deinem Profil noch diese Trophäen, also die wir von der letzten... Sogenannte Seite. Community. Ja. Die hauptsächlich aus dem Profil besteht. Und da hast du unseren Blog verlinkt. Genau, richtig. Mhm. Genau, und da kannst du halt, wie gesagt, da werden auch die Trophäen drin gespeichert, die wir im letzten Blog Podcast hatten. Ja, auf jeden Fall wurde dieses Netzwerk von Hackern angegriffen und Sony ist jetzt dabei, es zu reparieren, beziehungsweise hat irgendwie diesen Serverumzug gemacht und jetzt sind sie bei der Testphase. Ja, und jetzt schauen wir mal, wann es wieder läuft, weil es läuft immerhin seit ein oder zwei Wochen nicht mehr. Was heißt es mit den Hackern, was so passiert? Da wurden Daten geklaut. Da wurden, sprich, weiß man, auf welche Art und Weise das passiert ist? Sind die auf die Server eingedrungen? Also es ist das so, kann ich nicht sagen. Wenn man in diesem Netzwerk ist, hinterlässt man da seine Kreditkarteninformationen? Also muss man nicht, man kann. Sprich, also das ist ein Online-Dienst und der hat auch einen eigenen Marktplatz. Sprich, du kannst dort neue Bildschirmhintergründe runterladen. Kann man Zeug kaufen. Genau. Oder kaufen. Manches gibt auch kostenlos. Oder Spiele und Zusatz, also sprich, für ein Autorennspiel neue Fahrzeuge. Ja. Und da ist es natürlich auch vorteil, die Kreditkarteninformationen zu hinterlegen, damit die Zahlung reibungslos gleich erstmal das, ne? Genau, aber die haben jetzt seit auch ein paar Jahren diese Prepaid-Karten. Also sprich, du kannst zu dem Elektronikfachhandel deines geringsten Misstrauens kannst du hingehen, dir so eine Prepaid-Karte holen, fürs Handy aufladen. Gibt's ja für Nintendo zum Beispiel auch Punktekarten, kann man da kaufen. Genau, trägst halt den Code ein, dann wird dein Konto aufgeladen mit dem Geldbetrag und dann kannst du es auch so runterladen, ohne Kreditkarten. Und deine Adressdaten musst du dort hinterlegen, ne, wenn du dich an diesem Netzwerk anmeldest, nehme ich mal an. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube aber schon. Also ich denke mal auch, weil es... Also zumindest, wenn du was kaufen willst, musst du es, glaube ich, angeben. Ich hätte gedacht, in Vorbereitung auf eine Geschäftsbeziehung, die ja dort entstehen kann, dass sie da sowas schon abfragen. Das Ding ist aber, dieses Netzwerk ist kostenlos. Also auf anderen Spielkonsolen musst du dafür bezahlen. Und bei denen ist es halt kostenlos. Das ist ja auch clever. Ich meine, wer Geld verdienen will, muss ja Leute erstmal ranholen. Das ist richtig, ja. Und das wurde gehackt und die Daten wurden halt geklaut. Genau. Und wie viele Daten, weiß man das? Was waren das? Ich glaube 77 Millionen Nutzerdaten. 77 Millionen Nutzerdaten. Ja. Das ist ja fast so viel, wie ich Freunde habe. Wobei man da aber sagen muss, durch unser deutsches Gesetz oder so, gibt es auf unserem Marktplatz nicht alles, was wirklich zur Verfügung steht. Sprich, also es gibt ja auch verfassungswidrige Sachen, die in anderen Ländern erlaubt sind. Die gibt es zum Beispiel bei uns nicht auf dem Marktplatz. Und es gibt Spiele, die in Deutschland nicht erscheinen, weil sie keine Jugendfreigabe oder so bekommen haben, oder weil die Entwickler die erst gar nicht zum Alterstest eingeschickt haben, weil sie der Vermutung sind, dass es nicht durchkommt. Und von daher gibt's halt nicht alle Spiele in Deutschland und dementsprechend gibt's dann halt für die Spiele auch nichts zu kaufen. Also sie sind nicht verboten, wenn du sie hast, aber gibt's halt offiziell nicht in Deutschland zu kaufen. Und sowas holt man sich doch meistens aus England oder so. Oder aber auch über dieses Netzwerk oder was? Nee, über einen Online-Händler oder, ja. Ich wollte gerade mal gucken, Deutschland hat, habe ich richtig vermutet, über 80 Millionen Einwohner. Das heißt, die Daten, die dort geklaut wurden, entsprechen, könnten fast die komplette deutsche... Ja, wobei ich jetzt, das wollte ich ja hinaus, dadurch, dass du ja auf unserem deutschen Marktplatz nicht alles zu kaufen kriegst, machen sich viele ein Fake, also ein Profil, was nicht ihr wirkliches Profil ist, und geben einfach in der Angabe ein anderes Land ein und können damit... Das heißt, ein kleiner Teil der Daten sind keine echten Daten. Genau. Also, na gut. Ein bisschen Schwund ist ja halt immer. Ja, also ich weiß nicht, also es gibt viele, die dann so 2-3 Accounts haben. Ja. Richtig, also wir Deutschen halt, ne? Wir Deutschen haben 2-3 Accounts. Und dann stimmen die Daten nicht mal. Ja. Weil da unterscheidet sich halt wieder unser deutscher Marktplatz, der amerikanische und der japanische. Ja. Und deshalb haben viele halt dann mehrere Accounts. Kann ich kurz einen Abstecher machen? Ja, mach. Wir Deutschen geben nicht nur dort falschen Namen an. Ich habe ja eine Zeit lang beim Fernsehen gearbeitet und ich kann mich erinnern, dass ich habe die Abspende geschrieben für die Fernsehsendung unter anderem, dass da der Regisseur und der Tonmensch und der Kameramann zu mir kamen und sagten, schreib mal für mich irgendeinen anderen Namen hin. Echt? Ja, weil die sollten nicht draufstehen oder die wollten nicht draufstehen, weil sie entweder noch für einen anderen Sender gearbeitet haben oder weil sie gesagt haben, ich möchte nicht, dass man sieht, dass ich diese Sendung mache, weil ich die halt qualitativ nicht so doll finde. Ach so. Ja, und da stand unter anderem Rudi halt schon auf dem Abspann und seine Freundin. Den habe ich schon als, ich glaube, den hatte ich mal als Regisseur aufgenommen. Ja, und da waren wir. Kann es keinen Ärger geben? Nö. 18 oder 19 waren wir da. Und genau, so viel zum, also der Deutsche gibt nicht gern seinen richtigen Datenpreis. Ja. Der Chaos Computer Club hatte ja übrigens mal eine Idee, weil es geht ja auch um Datenklau und Verkauf so wieder, ne? Von Nutzerdaten. Ja. Und da hatte der Chaos Computer Club ja mal die Idee, so einen Datenbrief anzusetzen. Also mit der Regierung zusammen. Sprich, so dass du zum Ende des Jahres immer einen Brief kriegst, wo deine Daten sind. Das Problem ist dann halt die Kontrolle. Ich glaube, es ist so, also ich halte es so für unrealistisch und für den Verwaltungsaufwand nicht. Ja, extrem. Ja. So, jetzt der Bogen zu deinem Kumpel. Ja, na, habe ich ja gesagt. Dadurch, dass ich auf meinem Profil. Ach so, hat er den Podcast, genau. Ja, alles klar. Genau, okay. weil ich hab ihn gefragt, ob er unseren letzten Podcast gehört hat, wegen des Jobangebots. Hatten wir im letzten Podcast, mein Gedächtnis ist so ein bisschen durch. Das Jobangebot. Hatten wir darüber gesprochen, was er beruflich macht? Ja, irgendwas im Einzelhandel. Genau. Ja. Und daraufhin hat der Julia gesagt, an einer Hemdtankstelle wäre was, glaubt sie, vermutet sie. Ja. Stimmt, da hatten wir auch zufällig jetzt die Tage drüber gesprochen, dass da massiver Personalmangel ist. Ja? Echt? Ja. An der Hemdtankstelle da hinten? Ja. An der Straße? Hier, Kumpel, melden, die suchen bestimmt noch, ne? Ich war da letztens. Ich war da nämlich letztens, da standen 3 Kassiererinnen und draußen standen, glaube ich, nochmal 2 vom Personal. Hat draußen auch abkassiert, ne? Und ich dachte, boah, was ist denn hier los? Ich habe noch nie so viele Leute an der Tankstelle gesehen. Diese Tankstelle, die hieß ja früher auch mal anders und so, an der haben Rudi und ich versucht, unseren ersten Fanjob zu bekommen. Also mit 16 oder 17. Wolltet ihr ja machen. Wir wollten an der Tankstelle arbeiten. Fenster putzen. Und der Typ war so, der sah so aus wie der typische Comicladenverkäufer. Lange Haare und einen Zopf. Ja, so wie der Typ von Simpsons. Genau, lange Haare und einen Zopf. Ja. Und der hat uns eigentlich schon zugesagt, so mündlich, aber hat sich nie gemeldet. Was ist denn nicht euer Ding, sich zu melden? Ja, na, aber wenn man sagt, können wir und sagt, ja, ja, klar, ich melde mich bei euch. Tja. Ich habe dann beim Fernsehen angefangen und ich weiß gar nicht, was Rudi gemacht hat. Der hat wahrscheinlich irgendwo Ikea-Regale zusammengeschraubt. Auf einer Bühne vor Publikum. Das wäre doch mal ein Ding. Ey, ich hab, das muss ich Rudi aufschreiben. Der hört das sowas ja. Gibt's hört das nicht? Der hört den Podcast nicht. Achso, okay. Der hat zwar einen MP3-Player, aber ich glaube, weil du vorhin meintest so, na. Deswegen rede ich ja auch so frei da über ihn. Ja, das weil ist du ja vorhin nur, meintest so, na, hoffentlich nimmt er mir das jetzt nicht übel. Ja, wenn er das erfährt von anderen Leuten, die ihn kennen. Achso. Na? Okay, ein Teufelskreis. Jetzt vielleicht mal eine ganz kurze Message an Rudi. Unsere Freundschaft besteht schon so lange, es wäre jetzt echt blöd, wegen so einer Kleinigkeit hier ein Fass aufzumachen. Dafür habe ich eine super Geschäftsidee für uns beide. Ich schreib's ins PlayStation Network. Du stehst auf der Bühne, schraubst Ikea-Regale zusammen, ich sorge für die Technik und das Publikum. Nackt. Nee, er braucht ja nur erzählen. Ach so. Ach so, die Funktion der Schrauben. Und so. Könnte auch übrigens für Leute, die sich jetzt schon dafür interessieren und vielleicht schon an Karten interessiert sind. Vorverkauf. Es könnte eine sehr, sehr lange Veranstaltung werden. Und die Erzieherin sagt, als das Regal fertig war, das ist aber ein kleines Regal. Ja, klar, auf die Aufbaudauer und das Reden drum, da hätte man schon gedacht, das wird jetzt der Raum. Wo kommt auf einmal das ganze Holz her? Vom Himmel gefallen. Was hat dir gefallen? Vom Himmel gefallen. Ach so, ja, vom Himmel gefallen. Ja. Genau, also das muss ich mir aufschreiben, das ist was für die Shownotes. Okay. Im Bühnenprogramm, und wir sind schon bei einer Stunde. Programm. Was? Bei einer Stunde? Mit, ach ja, ist ja nur eine halbe Stunde, ist eine halbe Stunde, Klaas. Mit Rudi planen. Ja, das wär's. So. Ich mach den Getränkeverkäufer. Kannst du gerne machen. Sollen ja alle was abhaben. Genau. Richtig. Du warst ja bei der Geburt der Idee dabei. Also da waren ja auch alle, weil die jetzt den Podcast hören. Ja. Wie nennen wir's denn? Dann lassen wir uns noch was einfallen. Okay. Ja. Wir sammeln schon mal Namen. Das Problem ist nur. Mir ist mal aufgefallen, werden die Kommentare unserer User eigentlich direkt auf der Seite angezeigt? Ja. Okay. Wenn die kommentieren, ja. Im Moment ist es so, diese Standardkommentare, die jetzt reinkommen in Massen sind, die heißen das Plugin auf der rechten Seite. Oder ich habe den Facebook-Button gar nicht gefunden. Ja, es ist so eine Masche, weißt du? Da denkst das kannst du auf jeden Post schreiben, das ist Spam. Ja, das ist Spam. Mhm. Und Werbung ist, die damit verknüpfte Werbung ist immer für Schuhseiten. Ja. Schuhseiten? Ja, ganz komisch, so Sneakerseiten. Echt? Und so. Verstehe ich auch nicht, was da muss irgendwie Gold vergraben sein in dem Bereich. Ja, ich hätte mal gedacht, Versicherung. Ich kriege ja ständig eine Mail von jemandem aus dem Casino-Bereich. Ich habe nur noch nicht drauf reagiert. Da gab es ja gestern auch eine Gesetzesänderung. Was denn? Na, Casinos dürfen nur noch am Abstand von 500 Meter stehen. Ach so, ja, ja. Das finde ich sowieso, ich finde das mit den Glücksspielen so doof, dass das Lotto sich halt, das ist staatlich, ja. Da hat man das Gefühl, das wird so gesondert geschützt, ne? Staatlich, ja. Lotto, ne? Ja, Lotto ist staatlich. Ich habe davon keine Ahnung. Ich behaupte jetzt, Lotto ist staatlich und, wir prüfen es direkt. Prüfen es direkt bei Wikipedia, weil alles, was in Wikipedia steht, stimmt auch, wenn es nicht gelöscht ist. Oder editiert. Lotto. Ist ein Glücksspiel mit Zahlen. Nein, mit Zahlen. In vielen Ländern wie Deutschland oder Österreich existiert ein sogenanntes Lotteriemonopol. Ja, keine Ahnung. Also ich möchte meinen. Ja. Julian, bestätigen uns doch mal bitte, dass Lotto staatlich ist. Sie hält sich lieber zurück, möchte nichts Falsches sagen. Na, ist ja jetzt auch egal, auf jeden Fall. Also ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen Quatsch. Lotto. Nee, dieses neue Gesetz, 500 Meter Abstand. Ob die nur nebeneinander stehen, ob er nur in einem Laden sein Geld verprasst oder... Ich glaube, das soll zum Schutz der Jugend sein. Ja. Ja, aber letztendlich macht es keinen Unterschied. Ja. Also eigentlich ist es Quatsch, hast du recht. Das Einzige, was ist, ich glaube, die haben ja auch die Anzahl der Automaten verringert. Also. Sprich, wenn voll ist, ist voll. Also ich habe, Casino waren wir ja schon öfter gewesen. Also ja. Roulette finde ich ganz toll. Also ja. Ich kann dazu sagen, ich bin nicht spielsüchtig. Ja. Ich muss mir noch was aufschreiben, was ich gern sagen würde wollen. Also erstmal Casino, ja, Krams und dann, ich würde ja gern pokern. Also, das Problem ist, ich habe nicht so eine Ausdauer. Also ich kann da nicht über 50 Stunden am Tisch sitzen. Da bist du bei Pokern falsch. Also ich kann... Das macht mir aber Spaß. Also ich finde, Roulette macht total Spaß, weil du hast diese Spannung, weißt du? Ja, aber das ist für mich irgendwie... Also ich habe es, glaube ich, in anderen Podcasts schon 1000 Mal erwähnt oder vielleicht auch in unserem, dass ich finde, dass man mit Glück, also mit Casino-Besuchen echt Spaß haben kann, wenn man sich eine Grenze setzt. Ja. Und wenn ich sage, okay, ich nehme 20 Euro mit. Das reicht dann, schon, ja. Ja, damit kannst du schon, da kannst du mit 2-Euro-Chips beim Roulette setzen. Ach, nur denn. Und ich hatte mal einen Blogbeitrag gemacht über Roulette, über meine Roulette-Strategie, die dann halt eben so aussieht, dass ich einen ziemlich langen Abend dort verbringen kann. Im schlimmsten Fall halt mit verlorenen 20 Euro nach Hause gehe, dann aber halt 20 Euro für den Abend bezahlt habe, was ja in Ordnung ist. Ja, und im besten sagen, das Fall, ist ja meistens bist du ja im Kino schon drüber, ne? Ja. Und im besten Fall sogar mit mehr Geld nach Hause gehe. Ja. Und ich glaube, beim letzten Mal bin ich mit 40 Euro dann nach Hause gegangen. Sprich, ich habe einen schönen Abend gehabt und habe sogar, ich habe mir, als ich hingegangen bin, gesagt, okay, der Abend wird mich 20 Euro kosten dort in dem Casino, das ist für mich in Ordnung. Und letztendlich hat mir der Abend nicht gekostet. Ne? Ja. Und es ist halt cool, zwischen den Leuten zu stehen, die da mit so 100 Euro Chips auf dem Tisch und du mit deinen 2 Euro Chips. Ne? Ja, aber das geht schon in Ordnung. Ja. Okay. Genau. Nee, also aber ich habe keine Ahnung von Roulette. Das hat mich auch nie so wirklich interessiert. Ja, also es geht, okay, cool, der Mo mitnehmen. Also Julia reizt das Roulette auch nicht so. Die sagt dann, sie setzt sich halt von Automaten, auch wenn das nicht mehr so toll ist. Also ja, wir brauchen so einen einarmigen Bandit. Ja, leider ist es ja nicht mehr so, wie es mal war. Ding, also, ding, ding, ding. Beim ersten Mal, ich habe es doch schon mal. Haben wir noch gar nicht drüber geredet? Nee, ich habe nur den. Wenn du das zum ersten Mal hörst. Eintrag. Nee, ich habe gehört, dass du mal da warst. Aber ja, nee, so genau haben wir noch nicht drüber. Dann kann ich es ja ruhig, weil ich fand die Story mit Julia auch ganz gut. Als wir das erste Mal da waren, hat Julia sich halt von einarmigen Banditen gesetzt. Hat dort irgendwie einen 10-Euro-Schein reingeschoben saß dann davor und guckte, was er eigentlich machen muss, drückte da irgendwie 2 Knöpfe und dann auf einmal klimperte das wie wild und sind da aus den 10 Euro, 40 Euro, glaube ich, sind da draus geworden. Oder 45, echt? Ja. Sind da 45 Euro in kleinen Münzen raus, in 2-Euro-Stücken, glaube ich, rausgekommen. Und der davor? Das waren keine echten Münzen, das waren Automatenmünzen. Ja, aber im Wert so von 45 Euro. Dann hast du gleich so einen Becher geholt und die ganzen Münzen da rein, ne? Ja. Und das ist leider nicht mehr so. Also wir waren jetzt Ende letzten Jahres das letzte Mal dort gewesen und da jetzt ist es so mit Schein, der wird dann ausgedruckt. Also es klimpert nicht mehr und das ist natürlich, das ist scheiße für die Atmosphäre. Ja. Das wäre, als wenn am Roulette-Tisch kein Croupier mehr sitzt. Also das macht dann keinen Spaß. Ne? Ja, nee, aber wenn du Interesse hast, kannst du ja beim nächsten Mal gern zurückkommen. Schauen wir das gerne mal an, ja. Ja, leg dir schön ein bisschen Geld zurück. Also mit 20 Euro kommst du ja noch. Ja, aber da kann man, das muss man nicht aus der Portokasse nehmen. Das kann man ja ruhig mal so sparen. Ach so. Kannst du mal dem Kellner sagen, dass er mir mal noch ein Getränk irgendwie rübergibt? Ich bin noch da, Mensch. Dankeschön. Ja. Ja, aber dann pokern. Also ich gehe zum Pokern. Die Rechnung wird dann auf Holger. Holger ist mein Name. Kannst du abhaken. Ja. Und unterscheiden sich die Spielechips? Ja. Von so einem Spielzeugchips. Kannst du dem Personal mal sagen, dass es mal oben. Kannst du mal den Chip bitte rausgeben? Den darf ich eigentlich so einen Chip, darf man gar nicht mit nach Hause nehmen. Ich kann dir mal zeigen, wie so ein. Nee, linke Seite. Diebstahl. Wie so ein Chip ungefähr aussieht. Das ist jetzt eine haargenaue Kopie eines Roulette-Chips. Kopie. Ja. Der ist ja billig. Nee, ich sag mal, der ist cool. Ich glaube, da ist sogar RFID drin. Gesundheit, was? Entschuldigung, ich habe Wiedererkennungs. Das ist so ein RFID-Chip. Ja, kann ich nichts mit anfangen. Nee, Chip. Das ist so ein Chip, der sendet Informationen. Das heißt, wenn du damit, wenn man so ein Lesegerät hat, wüsste man jetzt, hier im Raum befinden sich 2, also wenn es jetzt ein echter wäre. Ja. Ja. Nee, ich finde die cool. Also ich will beim nächsten Mal ein Fünfer mitnehmen. Ich dachte, das wären so wie hier in dieser billig 15 Euro. Das sind Roulette-Chips, aber das sind keine Poker-Chips. Ach so. Ne? Also Poker-Chips wären dann nochmal eine Nummer anders. Hm. Das ist ein richtig Poker-Chips dann. Aber Pokern ist so gar nicht mein Ding. Blackjack ist auch überhaupt nicht mein Ding. Ja, ich finde, ich kann einen schönen Abend mit Roulette haben. Ja. So, was war jetzt mit dem Chip? Liebe Kinder, Glücksspiel ist natürlich keine Lösung. Aber da kommt man sowieso erst rein, wenn man erwachsen ist. Macht abhängig. Kann abhängig machen. Kann. Also, wie Videospiele und alles. Wenn ihr psychisch nicht so gefestigt seid, geht bitte nicht ins Spielcasino. Dann geht spielt lieber... Spielt mit Freunden. Das mache ich nämlich mit einem Kumpel immer. Also, was? Meine Kumpels und wir. Meine wir Kumpels und wir. Was macht denn ihr und deine Kumpels so, Holger? Feiner deutsche dummer Sau. Ja. Wir haben so ein Tütchen mit 1- und 2-Cent Münzen. Ja, und was macht ihr dann? Die werden dann immer schön aufgeteilt, so beim Pokern. Ja. Ja, dann kriegt jeder so seinen Anteil und dann spielen wir den ganzen Abend und trinken und lachen und quatschen. Ups, Entschuldigung. Und zum Ende kommt halt Elbier in die Tüte drin. Schön, ja. Das ist auch nett. Spaß mit Glücksspielen. Mit meinen Freunden und gern? Bier. Ja, schon, aber ich habe halt nicht so die Ausdauer. Ich kann jetzt nicht stundenlang. Kann ich mal organisieren? Ich kenne jemanden, der auch sehr gern pokert. Aber ich bin jetzt kein Ass. Ich möchte an dieser Stelle Marco grüßen. Welchen Marco? Irgendwas ist doch immer Marco? Marco ist jemand, der bei der ersten initialen Silfmedia.de Blogparty den Namen für diesen Blog und diesen Podcast geschaffen hat. Durch Zufall. Durch Zufall. Genau. Wir haben uns gerade ein hochdotiertes Feuerwerk angeguckt. Wirklich wir haben es auch schon oft erwähnt. Ja. Es muss Millionen gekostet haben, das Feuerwerk. Also es war wirklich der Hammer. Also ich habe noch nie sowas in meinem Leben gesehen. Und dabei, genau, mit genialer Live-Musik, bekannter Xavier Künstler, Xavier Naidoo und so. Dürfen wir es jetzt denn? Ja. Klar, dafür zahlen wir ja. Wir dürfen die Namen sagen, wir brauchen keine GEMA, nur halt die Namen. Und so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Ja, und da hatte Marco in Bezug auf unseren Blog, glaube ich, sogar gesagt, irgendwas ist doch immer oder so. Nee, hat er so gesagt, irgendwas ist doch immer und ich sage, Marco, das ist der Name. Ja. Genau. Und das könnte man bei der nächsten Party, könnte man ja auch durchaus mal auf den Tisch malen. Pokern am Tisch. Also, du magst kein Pokern. Nö, ich finde es okay. Also ich kann pokern. Ich setze mich auch manchmal mit dem iPad in die Ecke und poker zwei Runden. Aber es wäre jetzt nichts, was ich im Casino spielen würde. Ja. Okay. Ja. Weil Pokern, das wie der Name schon sagt, da pokert man halt. Und das ist mir, also Roulette ist natürlich auch unsicher, aber... Das finde ich, also ich habe da kaum Ahnung von, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist sogar unsicherer. Also ich habe ein System, wo man reich werden kann bei Roulette. Kann man nicht sogar auf Farben setzen oder so? Du kannst auf alles setzen bei Roulette. Außer auf den Croupier. Ach so. Und auf Grün. Grün, genau. Ich setze auf Grün. Ja doch, die Null. Die Null wäre ja Grün. Ja? Ja. Nee, aber dann könnte man sich, das wäre doch cool, an der Spree sitzen und pokern. Zwischen den ganzen Spinnen. Zwischen den ganzen Spinnen, Holger, jetzt mach mal hier nicht einen auf Mädchen. Ach so, da gibt's ja so eine Party, so? Wir machen, also im August ist definitiv eine. Ja. Und, weil ich jetzt nämlich, ich muss gerade an meine Schwester denken. Da ist im Juni ist auch eine Party. Party da, also wir haben da wieder ordentlich Partys anspricht. Und für uns ist ja morgen dort eine richtig fette, dicke Party. Ich freue mich schon total drauf. Also habe ich richtig Böcke drauf. Nee, ich denke eher nicht, weil ich glaube, das möchte ich gern privat halten. Okay. Das ist mir zu persönlich. Ja. Nee, aber es fällt was ab. Du hast das sowieso schon dein Leben veröffentlicht im Internet. Nein, es gibt keine Informationen über meine Hochzeit. Ich habe eine. Ja, aber nicht aus dem Internet. Nee, ach so, nee, ich meine, aber es gibt keinen Schriebs darüber, so. Wie die Hochzeit gelaufen ist oder so. Ja. Man konnte jetzt erzählen. Er war total klasse. Frau, Ring, Küssen, fertig. Verheiratet. Okay. Ja. So glaube ich, aus meiner Erinnerung heraus. Nee, aber es wird ein Fototermin stattfinden dort. Ja, dachte ich mir doch was. Ja. Oh. Ja, Julia hat gerade Julia, meine Hausfotografin, hat gerade überlegt. Fotos? Apropos, ich habe dir da einen Ordner, in dem Ordner die Bilder mit dem Unterstrich, die bräuchte ich mal bearbeitet. Sofort? Nee, nicht sofort. Wir hatten gestern drüber gesprochen. Achso. Ja, ich wollte nur sagen, dass es vorbereitet ist. Julia. Bitte, danke. Julia ist heute zum Fototermin gefahren. In einer 8 Meter Limousine. Ja. Worden. Okay. Gefahren worden. Schickes Ding. Ich habe Fotos. Voll nicht so ein Standardteil. Wir haben geguckt vorhin, ne? Holger, du hast das Foto gerade ja nochmal angeguckt. Sofort erkannt. Chrysler. Chrysler, was für Dings? 300C. 300C. Ich habe letztens einen Audi R8 hinter mir gehabt. Das ist gut. Da kommt kein Mercedes hinterher, glaube ich. Wie viel Hubraum hat der? Das weiß ich nicht, 8 Zylinder. Und ein PS? Irgendwas dreistelliges. Mhm. Was hat der für einen Motor? So ein also ein V8. V8, Heckmotor. Ja. Ah, V8 Heckmotor. Geht richtig ab. Allrad? Ja, er sowieso nicht. So eine flache Flunder. Ja, verstehe. Ja, ich weiß. Ja. Macht mich... Also ich kriege... Ich kriege feuchte Hände. Ich auch schon. Wenn ich glänzendes, gerundetes Metall sehe. Ja, Edelstahl. Total. Ach nee, war hochlackiertes Holz. Entschuldigung. Ja. Ja, dein Fahrrad war doch gar nicht aus echtem Holz. Nenn ich mein Fahrrad. Du weißt, was ich meine? Ja, ja, du redest von dem Beitrag, von dem Brief, den ich mal geschrieben hatte. Ach so, jetzt siehst du jetzt. Kann was? Ich mal kurz meckern? Ja. Wir hatten ja mal 1 oder 2 Wochen lang keinen Podcast. Ja. Und du hattest doch mal gesagt, du hattest da mal vorbereitet. Entschuldige, mir ging es gestern, letztes Wochenende sehr, sehr schlecht. Aber vor 2 Wochen hatten wir auch keinen Podcast. Was war vor 2 Wochen? Da war irgendwas anderes wahrscheinlich. Ja. Nee, ich wollte dich bloß noch mal dran erinnern, dass wir ja noch andere Podcasts hatten. Die von viel früher. Ja, da war noch Material, was mal. Ja. Ja, du hast recht. Stimmt, siehst du. Ja, im Moment, da macht es so ein Bang, Bang, Bang, ja. Bang, Bang mit den Beiträgen. Bei dir auch. Und, ich habe schon, mit den Beiträgen? Verschiedene Beschwerden bekommen. Zu viel. Nee, nicht viele. Zu wenig. Also, achso, nicht viel beschweren, wollte ich sagen. und zwar 2 Sachen wurden mir bezüglich der Beiträge zugetragen. Ja. Einmal, dass es halt aufgrund der hohen Frequenz, wie die Beiträge kommen, dass manche halt nicht schaffen, das zu lesen. Ja. Deswegen haben wir Mittwoch Ruhetag. Ja. Hm. Und Samstag und Sonntag ist Ruhetag. Ja. Und Samstag. Aber warum Sonntag? Ist das nicht strategisch unklug? Ich meine, da gammelt jeder rum. Also ich mache am Sonntag meistens nie was Spannendes. Ja, nee, ich möchte, dass auch unsere Leser den Sonntag für ihre Familie nutzen. Ach so. Okay. Und für ihre Freunde. Ja. Nee, und Samstag habe ich überlegt, nur Podcast. Ja, reicht ja auch. Genau. Ja. Und die 2. Sache, die mir zugetragen wurde, ist, dass die Gitarrenlastigkeit im Blog derzeit zu hoch ist. Gitarrenlastigkeit? An der Beiträge? Ja. Echt? Dazu muss ich sagen... Hat er denn einen Vorschlag gemacht, was er denn lieber mal für ein Thema hätte? Nein. Meine Freunde treten an mich heran und sagen, red doch mal darüber. So, da muss ich aber sagen, ja, ich habe das überprüft. Ja, waren es nicht nur 2 oder 3? Sehr gut. Beobachtet, Holger. Und ich habe gesehen, es waren von 7 Beiträgen 2 Gitarrenbeiträge mit einem Abstand dazwischen von mindestens 4 Beiträgen. Ja, ja, das war nämlich einmal der Gitarrenkörper. Genau, der auseinandergeschraubte. Genau. Und dann hast du dir, glaube ich, eine gekauft. Ne? Die Zeitschrift. Nee, das andere war die Zeitschrift, ja. Und jetzt vor kurzem erst. Ja, den habe ich gesehen. Aber dann gab es doch, da ich ja unsere Bilder immer so verarbeite, habe ich mal Bilder gesehen von einem, wo du in irgendeinem Laden warst. Ah, das ist schon ewig her. Die habe ich jetzt gar nicht mal mit in Betracht gezogen. Okay. Jetzt möchte ich mich kurz erklären dazu. Ja, jetzt möchte ich mich kurz dazu erklären. Und zwar ist es so, die Sache, warum das so rüberkommt bei manchen, dass es so gitarrenlastig ist, ist, dass die Beiträge, wo es um Gitarre geht, halt wirklich sehr fachspezifisch sind. Also da geht es halt intensiv um Gitarre, ne? Obwohl ich es immer versuche so zu gestalten, dass diejenigen unter euch, die halt keine Ahnung von Gitarren haben, so ein bisschen Einblick gewinnen. Ich meine, wann sieht man schon mal eine Gitarre aufgeschraubt? Ne? Wo ich sage, hey Jungs, guck mal hier, eine Gitarre, ich schraube sie mal kurz zu euch auf, guck mal kurz rein. Der Banner hat sich gar nicht erst die Mühe gemacht, die aufzuschrauben. Ja gut, der hat die aufgehackt, ne? Ja, und deswegen kam es wahrscheinlich so rüber für manche, die halt mit dem Thema nichts anfangen können, dass das halt so lastig ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich ein Thema nicht interessiert, dann lese ich es nicht. Das wäre auch eine Variante, genau. Aber ich versuche halt, dass ich auch so ein breites Spektrum abdecke und dann sage, pass auf, ist vielleicht nicht euer Thema, aber guck doch einfach mal kurz rein. Ja, ne? Genau. Kann man sich auch machen. Ja. Und zum Beispiel der Beitrag über die Gitarre, über die Gitarrenzeitschrift, was ich neulich hatte, da hatte ich auch schon in der Ankündigung, also in dem sogenannten Teaser des Beitrags versucht klarzumachen, dass wenn man sich für Gitarren nicht interessiert, diese Informationen, wie ich halt an eine gute Zeitung rangehe oder herausfinde, was eine gute Zeitung ist, das kannst du ja für jedes andere Thema genauso machen. Ja. Ja. Und dann muss ich auch noch dazu sagen, dass... Das war nur Gitarre? Achso, das war nicht der Katalog, den ich mir hier mal angeguckt habe. Nee, das war eine Gitarrenzeitung. Und da muss ich auch dazu sagen, dass ja viele Beiträge gar nicht im Blog mit auftauchen, sondern auch hintenrum. Zum Beispiel Minecraft-Beiträge und so, wo ich sage, ja, das ist zu speziell. Das interessiert vielleicht eher Leute, die aus der Suchmaschine kommen. Ja. Und die können dann die Informationen halt haben. Und die, die den Blog lesen, da taucht das gar nicht auf. Ja. Ne? Und zum Gitarrenthema kann ich zur Erleichterung aller sagen, dass ich, und darüber freue ich mich ganz doll, das Angebot gekriegt habe von der Domain griffbrett.de, dort schreiben zu können. Griffbrett.de. Ja. Genau. Das heißt, die Gitarrenbeiträge werden dann eben dorthin verlagert. Ja. Ja. Und ich habe mich mit dieser Thematik, die mir halt auch sehr am Herzen liegt, intensiv auseinandersetzt. Dass ich halt Beiträge schreiben kann, wo es um Gitarren geht und die tauchen nicht im Blog auf. Weißt du, ich habe das Bedürfnis, diese Beiträge halt zu schreiben. Ach so. Leuten, die sich für Gitarren interessieren, zu sagen, ich dachte, die erscheinen auf zwei Seiten gleichzeitig. Möglicherweise werde ich einige Beiträge trotzdem nicht im Blog, aber hintenrum bei civmedia.de laufen lassen. Ich finde das nicht schlimm. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt, da steht jetzt die Tage an, einen Beitrag über so Mini-Gitarren, die ich halt interessant finde. Ja. Oder ich habe einen Verstärker für eine Gitarre, jeder weiß, was ein Gitarrenverstärker ist, den man in die Gitarre reinsteckt und einen Kopfhörer rein, wo ich sage, das müsst ihr einfach mal gesehen haben, weißt du? Wie ein Verstärker? Da hinten liegt reinstecken und dann direkt an Kopfhörer? Also genau. Gar keinen Kasten? Also eine E-Gitarre, genau, eine E-Gitarre benötigt einen Verstärker normalerweise, weil aus der E-Gitarre kommen halt nur ganz seichte elektrische Signale. Mhm. Und die müssen verstärkt werden, damit man sie hören kann. Ja, klar. Und ja, dieser kleine Kasten, aber ich dachte halt so, achso. Den steckst du in die E-Gitarre rein. Das ist ein Verstärker, das ist eine Platine, das Ganze halt verstärkt. Ja, aber dass es halt nicht irgendwie Lautsprecherausgabe ist, sondern genau, und kommst du Kopfhörer ranstecken das und dann. Das finde ich ja cool. Sehr praktisch. Und ich will Platz wecken, kannst du Ist für Leute, die halt zu Hause ein bisschen Gitarre spielen wollen und jetzt sagen, ich habe keinen Bock mehr, jetzt noch 300 Euro für einen Verstärker aus der Tasche zu leiern. Ja. Die holen sich dann halt für einen Zehner so ein Ding. Aber das Ding kann man auch andersseitig verwenden, oder? Müsste dich jetzt normal 3,5 mm. Das ist eine große Klinke. Das ist eine große Monoklinke, ne? Und kannst du woanders, wo kannst du da anstecken? Monoklinke, ja. Hm? Ja, E-Gitarren. Also wir haben auch die Mikrofone, sind ja auch Mono. Ja. Das ist vielen gar nicht bewusst. dass beim Radio auch mit Monosignalen gearbeitet wird. Ja, deshalb ist die Musik dann Stereo, oder? Ja, aber wir machen jetzt auch Mono und das kommt auf beide Spuren an. Du hast das links und rechts. Ja, aber wir zwei Mikros haben. Nee. Du hast eins, ich hab eins. Ja, trotzdem, wenn ich mich jetzt rausziehe. Nee, so ist das nicht. Nicht? Nee. Das Monosignal, das ist nicht ganz mein Thema. Ach, ich hätte jemanden, also der im Detail. So hätte ich das nämlich gedacht, weil du ein Mikro auf, sag ich mal, linker Kanal. Nee, so ist es nicht. Deswegen habe ich mich immer auf Arbeit gewundert, warum, wenn ich einen rausziehe. Nee, das habe ich, weil ich das hier so eingestellt habe. Also es kommt, das Signal wird auf beide Kanäle verteilt. Kannst du den Leuten mal zeigen? Magst du mal Knöpfchen drehen? Dass ich dich jetzt mal... Ja, zum Beispiel. Ja. Warte mal, du bist jetzt wo? Ich bin jetzt hier. Jetzt hier. Bist du? Ah, siehst du, ich höre es nämlich auch über unsere tollen Kopfhörer. Und jetzt kann ich dich mal auf die andere Seite... Wir haben hier nämlich voll ein professionelles Tonstudio. Ja, da mache ich übrigens einen Beitrag auch noch drüber. Ja. Da könnt ihr euch mal angucken, mit was für Technik wir hier arbeiten. Fotos vom 13. Freitag, den 13. Genau. ich wollte mir noch was aufschreiben vorhin. Beim Wollen ist auch geblieben. Hast du es denn nicht gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Unsere Technik. Ja, mache ich einen Beitrag drüber. Ich habe ja vorhin hier vor der Sendung schnell Fotos gemacht. Ja. Wir haben ja auch leider heute aufgrund einer leeren Batterie die neue Errungenschaft gar nicht mit in der Sendung. Nee, leider nicht. Wann kriege ich mein Gewitter? Jetzt kriegst du erstmal dein Echo. Ja, Holger hat sein Echo nämlich gekriegt. Und das ist ja auch Gitarrentechnik, die ich da verwende. Nimm den Ausschalter oder räusper dich nicht. Okay. Ja. Vielleicht kann ich ja mal ein bisschen Technik dazu steuern. Also alles, was bisher an Technik da ist. Ich tausche Räuspertaste gegen deinen Chaosilator. kann ich halt auch verwenden für Gitarre. Ja. Ne? Also dieses Echo ist, es ist wirklich so klasse. Es echot. Am Verstärker das Echo dazwischen schalten und dann Gitarre. Es hört sich an wie ein Echo. Ah, nee, hört sich gut an. Wie mehrere Echo. Gefällt mir. Wie war das nochmal? Mehrzahl von Echo? Echose. So, ich dachte, Julia schläft. Du guckst mich so verliebt an. Bin ich sonst nur von Holger gewohnt. Jetzt hör mal auf. Ja. Ein Beitrag über die Limousine, hatte ich gesagt, gibt's auch. Genau. Mit der Julia zur Arbeit gefahren ist. Chrysler 300C. Chrysler 300C, ich versuch's mir zu merken. War denn Chrysler nicht auch die Eminem-Werbung vom Super Bowl? Ich weiß es nicht. Das kann gut Detroit. Sein. Eminem. Eminem. Ja. Eminem. Wisst ihr, wo der Name Eminem herkommt? Nee. Der Typ heißt der Matthew Mathers, ne? Marshall. Marshall Mathers? Hm. Mathers. M-A-T-H-E-R, glaube ich. Genau, irgendwie so. Ja. Das heißt, sein Name ist M, also seine Initialen sind M-M. Ja. Jetzt sagt man ja im Englischen, wenn man das so als M&M sagen will, würde man sagen M, Apostroph, N, Apostroph, M, wie Rock'n'Roll. Ja. Und bei ihm würde es sein Eminem. Und daher kommt der Name Eminem. Eminem. Das kommt von Eminem. Ah. Wie Rock'n'Roll. M&M. Habt ihr es verstanden? Ja. Ja, ich schon. Gut, okay. Wenn du es verstanden hast, Holger. Dann alle. Dann habe ich alle verstanden. Ja, nee, sehr schön. Ja. Genau. Muss ich mal aufschreiben, Eminem. Woher kommt der Name Eminem? Hast du es mit der Limousine auch geschrieben? Nö. Achso, brauchen wir ja nicht. Da kommt ein Beitrag. Okay. Klären wir im nächsten Podcast. Das klären wir im nächsten Podcast. Ja. Jetzt guck ich mal, hattest du thematisch denn noch irgendwas, was du gerne besprechen möchtest? Ich war eigentlich bloß mit meinem PlayStation Network. Die Wii 2 kommt bald. Haben wir das eigentlich zu Ende geführt? Naja, gehackt. Gehackt? Was ist jetzt, was passiert jetzt mit den Daten? Ich meine, ist ja schon blöd irgendwie mit den Daten alle. Ja, was soll damit passieren? Keine Ahnung. Also das. Gibt's eine Strafe? Glaube, kann man die jetzt verklagen? Also in Deutschland ja sowieso nicht, aber. Also erstmal Sony hat irgendwie eine externe Firma angeheuert, die sich darum kümmern irgendwie. Die kümmern sich also darum. Die suchen die Sicherheitslücke und. Die kümmern sich dann darum. Genau, die kümmern eine russische sich darum. Firma, ne? Hör mal auf. Ist das hier ein Vorurteil? Wie? Wie kommst du denn jetzt auf die Russen? Nee, weil die Russen haben in dem Bereich ja Spezialitäten, würde ich sagen. Die Ex-KGB-Mitarbeiter. Man hat, fand ich, habe ich gehört. Wir springen so durchs Fenster. Der Bin Laden, ja, für die, die es noch nicht wissen, der wurde ja jetzt auf dem Meeresboden versenkt. Ja. Fotos der Leiche wurden nicht gezeigt. Ne? Wobei ja, ist egal. In normaler Weise brüsten sich ja dann die Amerikaner auch gern. Und es wurden keine, also mir ist nicht bekannt, dass irgendwelche Leichenbilder von Bin Laden gezeigt wurden. Na, erst wollten sie und dann haben sie gesagt, nee, ist zu eklig oder so. Und mir ist egal. Ja, der Typ wäre unlebendig eklig gewesen. Aber und auf jeden Fall meinen sie so, wenn das in Russland passiert wäre, dann hätten sie wahrscheinlich der Putin mit freiem Oberkörper neben der Leiche. Da habe ich mal übrigens einen sehr schönen, ich glaube, es war N24 oder war es NTV? Einer dieser beiden Nachrichtensender hat eine sehr schöne Werbung gehabt. Hm. Und zwar irgendwie so nach dem Motto, ihr habt Bruce Willis und wir haben Putin. Oder na, da war auf jeden Fall Putin auf dem Pferd sitzend und mit nacktem Oberkörper. Weißt du, so ein... Ach ja. Ne, so nach dem Motto hier, wir haben halt auch... Ich krieg den Zusammenhang nicht mehr hin. Warte mal, ich kann ja mal gucken, ob ich die Werbung finde im Internet. Eine echte Werbung? Wenn wir jetzt, nee, keine echte Werbung, Plakatwerbung. So, ja, so. Wenn ich jetzt als Shownote schreibe, Bin Laden ist tot, dann glaube ich, sieht das so aus, als wenn wir das als Neuigkeit empfinden, oder? Ja. Okay, warte mal. Putin, Werbung, N24. Hm. N24 habe ich auch eine sehr schöne Zeit erlebt, verlebt. Ja? Hm? Wann? Um die Jahrtausendwende rum. Aha. Nee, aber dann war es nicht N24. Okay. Wenn es eine Plakatwerbung war, dann... Das Problem ist, wenn man N24, dann sieht das natürlich aus wie News, aber es kann ja auch NTV gewesen sein. Und dann sieht es nicht aus wie News? NTV habe ich keine sehr schöne Zeit verbracht, kenne ihn aber ach, von innen. Ach, hast du auch? Nee, war ich nicht, aber ich kenne von innen. Ja, hier ist es. Aha. Und zwar... Ah ja, gibt's sowas. Und was steht da? Also wir müssen noch kurz beschreiben. Also da sitzt Putin mit freiem Oberkörper auf einem Pferd, ja. Also dieses Foto existiert halt wirklich von ihm. Ne? Und dann steht da drüber. Sorry, Hollywood, den besseren Rambo haben wir. Genau. Finde ich eine sehr sympathische Nachrichtensender Werbung, also das ist NTV die Plakatwerbung. Finde ich gut. Okay. Hat mir gefallen. Stimmt, da kenne ich das. Ja. Ich werde die mal irgendwo gesehen, wenn ich. Nee, hatten wir. Irgendwas wollten wir noch sagen. Ich hätte noch den. Wollten wir dazu noch was sagen? Wie sind wir denn drauf gekommen auf Bin Laden? Warum wollten wir. Achso, wegen Putin, glaube ich, wollte ich das nur erwähnen. Hm. Ja, wie auch immer. Eine Sache, heute, am Erscheinungstag des Podcasts, haben wir große Konkurrenz. Nee, du verdrehst jetzt hier die Tatsachen. Ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, dass heute Freitag der 13. ist. Aber der Podcast erscheint erst. Ich habe gesagt, heute am Erscheinen des Podcasts. Das, was Samstag ja ist. Ja. Das heißt, die Leute, die jetzt den Podcast hören, und wenn ich sage heute, dann wissen die, ah, heute ist heute. Okay, gut. Also heute am Samstag. Den 14. Welche Sendung haben wir überhaupt? Sag mal, du musst doch dran denken, dass wir am Anfang immer die Sendungszahlen nennen. Hörst du jetzt im Internet? Nein. Mann, es gibt diesen Flugmodus. Kennst ja, wie kannst du jetzt was nachgucken, wenn du im Flugmodus bist? Indem ich mein iPod öffne. Ach so. Das ist ja schön, dass unsere Sendung einen Platz auf deinem Handy hat. Ja. Das finde ich schön. Smartphone. Nee, fast schon. Das ist die Folge 15. Wir sind jetzt in Folge 15. Hätte man eigentlich am Anfang sagen müssen. Ja. Pass auf, das ist heute, die Überraschung für. Du bist verantwortlich dafür, dass wir am Anfang die. Dieses Halbstundenglas hinstellen. Lass uns, das machst du übrigens sehr gut, Holger. Wenn Holger hier, also ich habe ja heute schon alles vorbereitet, ja, technisch stand alles schon da. Wir haben sogar einen freien Tisch, ich habe so ein bisschen umarrangiert, dass wir nicht ständig in irgendwelchen Kabeln hängen bleiben. Manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie Spider-Man hier mit den ganzen Kabeln. ich hatte alles schon vorbereitet, außer die Sanduhr. Ja. Das Halbstundenglas hat Holger sofort, er kam zur Tür rein, hat das Halbstundenglas vor meinem Schreibtisch gegriffen. Ich bin direkt an René vorbeigerannt. Und hat es hier auf den Tisch gestellt. Ja. Finde ich gut. Und war. Und die Nummern. Das war wenigstens die Nummer sagen und den Monat und das Jahr. So nach dem Motto. Und unser Zitat. Das hier ist Ausgabe Nummer 15 vom Mai 2011. Muss man das einsprechen? Nee, das machen wir so live in der Sendung. Also wir haben Mai 2011. Müssen wir eine Checkliste machen jetzt für den Podcast? Unser Podcast hat große Konkurrenz jetzt beim Erscheinen am Samstag, denn der Eurovision Song Contest findet statt. Ja, interessiert mich nicht. Und ich könnte auch wetten, dass sie das nicht nochmal schaffen. Ich fand witzig und ich habe im U-Bahn-Fernsehen gelesen, da stand halt Grand Prix, Doppelpunkt, Nachbarn helfen Nachbarn. Ja. Fand ich schön. Gab's ja schon mehrmals, ne? Wo die sich gegenseitig die Punkte zugeschoben haben. Jetzt ist ja auch der Raab so involviert und so und es findet in Deutschland statt. Das ist so irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, mir auch irgendwie. Ja. Ich dachte, das ist jedes Jahr woanders. Ist es jedes Jahr woanders? Immer beim Gewinner. Ja. Nein, Leute. Ja. So ein Ding. Ja, sieht man mal, wie sich mich dafür interessiert. Und in Deutschland findet das in Duisburg statt? Düsseldorf? Düsseldorf, würde ich sagen. Kommt die nicht aus Hannover oder so? Die Lena? Ja. Das hat ja nichts zu sagen. Ich glaube, die Städte konnten sich bewerben und da wurde abgestimmt, in welcher Stadt es stattfindet. Julia kann das nicht bestätigen. Julia guckt uns Fragen. Lass uns mal jemanden zum Bestätigen hier mit hinsetzen. Ich hab dir gesagt, du sollst mal Leute einladen. Rudi wollte ich mal dabei haben. Holger, du bist so nervös. Hörst du das? Ja. Sache. Erdbeben. Du möchtest, ja, ich kann gerne. Noch ein drittes Mikro holen. Nee, bei Rudi ist es ja so, er spräche ja so laut, dass wir es auch ohne Mikrofon hören würden. Dann setz mal weiter weg. Ja, siehst du, ist doch praktisch, dann kriege ich das Mikro so wie immer und. Genau. Ja. Ja, er weigert sich ja irgendwie dagegen. Ich hatte neulich schon angedroht, dass es jetzt soweit wäre. Schränke zusammenbauen, springen. Sonst immer so gesprächig sein und wenn irgendwie ein paar tausend Leute zuhören, hier irgendwie einer auf, was soll denn das mit unserem Bühnenprogramm werden? Kann er nicht sagen, man mietet das Olympiastadion für seine Bühnenshow, wo er dann das Regal, Ikea-Regal aufbaut und dann dürfen nur 7 Leute rein. Das ist doch Verschwendung. Da zahlst du ja mehr Miete, als du Eintritt kriegst. Ja. Ich glaube nicht, dass wir mit so einer Ikea-Regal-Rudi-Show irgendwie. Nee, das muss nicht sein. Also Bekannte müssen nicht sein. Können auch Fremde sein. Ja. Naja. Aber dann müsste ja jeder irgendwie 4.000 Euro Eintritt bezahlen. Schaffen wir. Bei 7 Leuten, weißt du? Damit er irgendwie Schlechtes muss nicht günstig sein. Schlechtes muss nicht günstig sein. Den darf ich mir aufschreiben. Bitte schreib's dir auf. Den haben wir gerne mal in der Umschulung benutzt. Muss. Ich dachte bei der Produkterstellung nicht. Produktionsstellung? In eurer Produktion, dass man was produziert und sagt, was soll es denn kosten? Ach so. Schlecht und muss ich günstig sein. Genau. Elektroniker für Gerümpel und Schrott. Nimm das, was du... Fachrichtung Kurzschlussgeräte. Kurzschlussgeräte. Ja, genau. Das ist ja auch eine schöne Kategorie. Ja, naja, passiert halt öfters mal in der Umschulung, ne? Kurzschluss. Ja. Wenn man den Draht, wenn man nur mit einem Draht der arbeitet Draht. Und den von dem Pluspol gleich in den Minuspol wieder reinführt. Ja. Aber ich denke, sowas stelle ich mir unter einem geschlossenen Stromkreis vor. Ja, ist es ja auch. Bloß ohne Widerstand, ohne Verbraucher. Und es macht Licht und Geruch. Ja, kurzes Licht, ja, würde ich sagen. Bis der Draht weg ist. Was ist denn? Ich muss mir mal noch, fällt mir gerade ein, eine Information Punkt, aufschreiben. Deine Punkt-zu-Punkt? Vertrat. Nee, war ja mit Fachfragen. Ich hatte noch eine Fachfrage. Warte mal, kann ich mal gucken, ob ich... Oh, jetzt komm. Jetzt demütigt er mich vor der Sendung. Ja, in der Sendung. Ganz interessant, weil es könnte ja auch unserem Zuhörer helfen, oder? Ach so. Ja. Euch da draußen. Niemals den grün-gelben Draht auf den Strom führen, dann liegen. Weil der grün-gelbe Draht ist die Erde? Ja. Nee, jetzt, das ist der Schutz. Ich dachte mal, es wäre die Erde. Aber stimmt, das ist bei diesen Schuko-Steckern, bei diesen größeren Steckdosen-Dingern. Der Schutzleiter, wo leitet der hin? Zu einem FI-Schalter. Okay. Und das heißt, wenn irgendwie Strom aufs Gehäuse fließt oder so, dann schaltet der ab. Aha. Mhm. Jetzt habe ich was gedacht. Und jetzt kommt, ich habe neulich gehört, man soll, wenn man mit Strom arbeitet, die Hand auf den Rücken nehmen. Ja. Okay, alles klar. Vergiss es einfach. Ich habe es nie gesagt. Habe ich gehört. Und die Beine zusammen. Stimmt. Weil auch im Gitarrenbereich ist es ja so, dass man an Verstärkern, die kann man ja auch selber bauen, und da war halt der Tipp gewesen, man soll ja die Hand auf den Rücken nehmen, wenn man daran arbeitet. Wegen dem kürzesten Weg, geringster Widerstand durch den Körper. Keine Ahnung. Nicht beim Gitarrespielen, die Hand auf den Rücken, beim Schrauben am Verstärker. Vorher erden. Genau. Einbuddeln die Füße. Ich habe tatsächlich mal so ein PC-Set gesehen, so ein Reparaturset, und da war ein Armband bei und mit so einer langen Leine dran, was man in die Heizung macht. Weil ich auch schon gearbeitet. Ja. Echt? Ja. Also war nicht an der Heizung, aber... Genau, gehst du zum Kunden, kettet, ja. Gehst zum Kunden und sagst, hier, ich kette mich mal kurz an ihre Heizung. Oder, nee, hier hat so einen Stock. Wenn ich einen Schlag kriege, einmal mit dem Stock auf mich raufhauen. Beim Besenstiel. Ja, so, so wegschubsen. Ja. Da habe ich übrigens... Kennst du die Eigenschaften von Strom? Strom ist ungefähr so lang. Macht klein, schwarz und hässlich. Ja. Strom macht klein, schwarz und hässlich. So, warte mal, diese Sprüche können wir gar nicht aufschreiben. Strom macht klein, schwarz und hässlich. Ja. Ich habe mal die Story gehört, da hat einer am Betonmischer gearbeitet und das war irgendwie so ein klapperdürrer Typ. Und beim Betonmischer kannst du auch passieren, dass du einen Schlag kriegst. Frag mich nicht, kenne mich nicht mit aus. Und auf jeden Fall habe ich die Story gehört von einem, ich glaube, dir bekannten Steinmetz war das auch. Der stand halt an diesem Betonmischer und hier wird dran fest. Und der Betonmischer wackelte, und weil der Typ so dürr war, wackelte der mit. Und jetzt dachte einer, der es von hinten gesehen hat, der hat einen Schlag gekriegt. Ist angekommen mit dem Stock und hat den auf die Hände gehauen, dass er halt das Ding loslässt. Weißt du? Ja. Mir bekannter Steinmetz. Ja, neulich hast du schon noch erzählt, man nennt ihn auch die Krake, weil er irgendwie so... Ach, den... Ja, das nennt man Steinmetz. Ah. Diese Art von Beruf nennt man Steinmetz. Ach so. Ein Gruß geht raus an alle unsere Steinmetz-Zuhörer dort draußen. Wir sind euch dankbar, dass ihr uns den Boden unter die Füße macht. Ja. Obwohl, neulich war ich sehr verärgert. Ich bin gestolpert, weil eine Gehwegplatte... Ein Höhlenunterschied von bestimmt 2 Zentimetern zur nächsten Gehwegplatte. Nein. Nicht? Da laufe ich schon wie ein Storch, weil ich das weiß. Das ist aber echt schlimm. Ja. Weil sind doch schon und wer ist schuld? Autofahrer, die sich einfach auf den Bürgersteig stellen. Und ein Bürgersteig ist nicht für 800 Kilo Lebendgewicht oder Totgewicht ausgelegt. Ein Auto wiegt aber mehr. Das ist ja auch schon ein kleines Auto. Ja, wir reden. Ich wollte ja kleine Brötchen backen. Gut. Ja, also Eurovision Song Contest interessiert dich nicht die Bohne. Stefan Raab, was hältst du von dem? Kurze Frage, kurze Antwort. Ja, so lala. So lala. Stefan, du bist super. So lala. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Also ich bin erstaunt, dass man von seinem Privatleben immer wenig hört. Das finde ich übrigens sehr gut. Für mich zeichnet einen Prominenten das sogar aus. Ja, ich finde das auch nicht schlecht. Aber da muss man auch Dieter Bohlen mal sagen. von den Weibern kriegst du alles mit, aber dass der schon 20 Kinder hat. nee, also hat er aber auch schon Kinder und dass du da nichts mitkriegst, finde ich super. Ja. Also finde ich gut. Ja, muss auch nicht sein. Wobei, da finde ich aber auch die Presse ein bisschen schrecklich. Also es geht ja nicht um unsere kleinen Würste hier, sondern auch so bei den Amerikanern, so ja. Hollywood-Stars. Ja, da wird halt ein Hype drum gemacht. Ach, du, irgendwann doch geht's bei dir auch los. Sehen. Bereite dich schon mal mental drauf vor, wie du da reagieren wirst. Tausenden Zuhören. Nee, es ist, beim Raab ist es ja so, ziemlich viele Leute finden den bäh und ätzend, weil der kommt halt aus dieser Spaßecke, die keiner lustig fand, weißt du? Ich finde die schon lustig, ich mag so derben Humor an sich. Ich muss sagen, ich gucke jetzt TV Total, wenn ich die Möglichkeit habe, lasse ich es mal so nebenbei laufen und ich muss oft schmunzeln. Er hat super Gäste auch bei sich da. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er sowas wie Wetten, das hinkriegt. Ja, ist ja so ein Entertainer, ne? Ich finde ihn gut. Ich fühle mich immer meistens ganz gut unterhalten. Also am meisten gucke ich ja lieber hier Schlag den Raab. Genau, also ich finde, er macht auch gute Unterhaltungsshows, die abends sind und sogar was du mit der Familie mal angucken kannst. Also hier sowas wie Autoball oder so oder Stockcar-Rennen. Cool, weißt du, sowas kannst du auch mal mit der Familie zusammen gucken. Und ich finde, sowas fehlt im deutschen Fernsehen. Ja, ne? Früher gab es American Gladiators. Ja. Ja. Oder Takeshis Castle. Ich erinnere mich. Ich habe noch den einen oder anderen blauen Fleck. Takeshis Castle. Ich finde das genial. Bei, also den verrückten Japaner. American Gladiator, das wer es nicht kennt, das war, wo aufgepumpte Muskelmänner gegen normale Menschen halt, da musste man sich so Challenges stellen, musste zum Beispiel mit denen auch einen Schwebebalken mit so Wattetupfern, mit so riesigen überdimensionalen Wattetupfern auf dem Schwebebalken gegeneinander kämpfen. Genau. Und Hindernisparcours durchrennen. Genau, und immer gegen die halt. Genau. Und wer auf spaßige, übermuskelbepackte Frauen stand, der war halt bei dieser Sendung richtig aufgehoben. Die sahen auch da waren auch Frauen bei. Das weiß ich gar nicht mehr. Schon so uramerikanisch waren die angezogen dann so mit so ein bisschen wie Wrestler. Fast wie Wrestler. Ne? Das war... Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir Takeshis Castle immer besser gefallen. Was war das? American Gladiators? Ne, wie hießen die? Ja doch, glaub schon. Ich glaube ja. Und Takeshis Castle ist eine klassische japanische Show. Wobei ich es noch verrückter gesehen habe. Unmengen von Japaner müssen über so ein Parcours stürzen, dann werden die immer ausgedünnt, es werden immer weniger, die übrig bleiben. Ja. Und nachher muss noch 8 Leute oder so. Den coolsten Parcours, den ich dort kenne, ist der, es ist eine lange Wand, also es ist eine Pappwand aufgebaut von den Leuten, da sind irgendwie 3 Türen. Eingezeichnet. Eine einzige dieser 3 Türen, da ist dünnes Papier reingezogen. Ja. Aber du siehst es halt nicht. Die anderen Türen sind Holz. Das Wand. Das sind Türen drauf. Und die müssen dann volle Pulle halt dann durchrennen. Und wenn sie Glück haben, treffen sie die Papierwand. Wenn sie Pech haben, rennen sie ja diese Holzwand. Ja. Takeshi. Da erinnere ich mich übrigens an Elton und John, wo die mal... Elton und John. Oh Gott. Elton, wenn du das gehört hast. Elton John. Freitag der 13. Ich hab's geahnt, dass irgendwas kommt. Nee, es ist Freitag, man ist durch. 13. Elton und... Bist du abergläubisch? Ja, nee, erzähl erst mal. Elton und, wie heißt der andere Typ? Gosejohann. Haben der Fernseh... Was? Simon Gosejohann. Da gibt's so eine Sendung Elton vs. Simon. Ah, ne? Und da war mal eine Sache, die ich sehr unterhaltsam fand. Die haben auch eine Wand aufgebaut und haben ungefähr so 10 Zentimeter vor der Wand ein Geschwindigkeitsmesser hingestellt. Ja. Und Ziel war es, mit der höchsten Geschwindigkeit durch diesen Messer zu rennen. Okay. Ja, jetzt ist natürlich so, wenn du dann nur noch, also wenn du dann wirklich 10 Zentimeter bis zu dieser Wand hast. Also es ist eigentlich so, du musstest volle Pulle, diese mussten halt volle Wucht gegen diese Wand rennen, um eben diese 10 Zentimeter vorher die höchste Geschwindigkeit zu haben. Fand ich witzig. Du weißt schon, dass die Sendung kopiert ist. Ja, das Original kommt aus England. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Heißt Kenny versus Benny. Und die sind ein bisschen abgedrehter. Der eine versucht immer ehrlich zu gewinnen und der andere ist Kenny total... Kenny versus Benny, das muss ich mir mal... Da gibt es garantiert im Internet einen. Garantiert. Kenny. Der eine ist so ein schlanker, dünner. Also ja, das so, ist so, ja... So, und der versucht immer ehrlich zu gewinnen und der andere ist so ein richtiger, fieser Drecksack. Was? Ja, und das ist ja bei Elton versus Simon auch so. Da ist ja, halt Simon, der immer so ein bisschen schummelt. Ja, siehst du mal. Die hatten bei der englischen Version, also Kenny versus Benny, so ein Ganzkörperkondom an, so aus Seide oder so, ne? Und die haben gesagt, wer als erstes da einen Fleck drauf hat, der hat halt verloren. Und dann hat der Böse, der Kenny, hat sich sein Portemonnaie geschnappt von dem anderen, hat es an so einer alten Matschgrube hingelegt. Das heißt, er hatte schon mal Probleme, überhaupt zu seinem Portemonnaie zu kommen. Und es war aber direkt an so einem Haus irgendwie, keine Ahnung, also war wie so ein, wie manche ihren kleinen Goldfisch sehen da. auf dem Grundstück haben, war das halt da irgendwie so eine komische, eklige Drecksgrube. Da. Ja. Und da hat der von oben dann immer Steine runtergeworfen. Echt? Ach so, als er, dass es in den Matsch reinfällt und ihn vollspritzt. Genau. Ah, verstehe. Ja. Und die Bestrafungen waren halt auch extrem. Das ist also Seite 1 der Shownotes. Dann gehen wir auf Seite 2, wo ich mir meine privaten Notizen gemacht habe. Ja. Kenny versus Benny. Genau. Hm. Sehr schön. Sehr witzig. Okay. Kann ich empfehlen. Dann wolltest du noch was sagen und hast gesagt, red erst mal. Und du hast es dir nicht aufgeschrieben und ich vermute, fast, du hast es vergessen. Aber glaube. Nee, genau. Ich bin absolut nicht abergläubig. Horoskope. Wir bauen hier auch Leitern auf und ich laufe mal durch, weil ich das brauche. Ja. Nee, ach, ich finde es Quatsch. Ja, ich also wenn ich an was glaube, dann an was Gutes. Und aberglaube finde ich hinderlich. Ja, wenn man findet, dass Gott was Gutes ist, also. Weiß nicht, ich find's. Das sagt man doch immer. Ich verstehe bloß nicht, warum es mehrere gibt. Das ist doch jedem selbst überlassen. Vielleicht hat jemand auch 5 eigene Götter. Ja. Nee, ich verstehe es nicht. Nee, wir ehren Gott auch und essen dann hier auch regelmäßig abends Götterspeise. Nein. Nee, ich finde es in Ordnung. Also wenn Leute an Gott glauben, dann glauben sie wenigstens an irgendwas. Ja. Und, ich glaube an mich selbst. Ja, das ist doch auch was wert. An Schicksal? Nee, Quatsch. Also Schicksal, man hat... Du bestimmst dein Leben selbst. Man nimmt sein Leben selbst in die Hand und manchmal funktionieren Sachen nicht so, wie sie sollen. Richtig. Und das ist dann doof. Wolltest du gerade Schicksal sagen? Nee, ich wollte das andere Wort mit Sch sagen. Ach so, schlecht. Ja, ich wollte es noch ein bisschen drastischer ausdrücken. Nee, aber ich glaube nicht, dass das Leben vorbestimmt ist. Ich glaube, man kann schon selber eine Menge machen. Und das ist ja, was ich so ein bisschen versuche, ja auch in den Blogbeiträgen rüberzubringen, dass möglicherweise der ein oder andere sagt, oh, das finde ich jetzt interessant, das probiere ich auch mal aus. Und ja, wer weiß, wo es einen hinführt. Ich hätte gerne deine Taschenlampe. Ja, das, wie gefällt dir, ne? Ja, darf ich die nochmal sehen? Hol ich nachher nochmal raus. Dann machen wir nochmal Licht aus hier und dann... Ja. Vielleicht machen wir dann mal zu den Nachbarn. Hast du was gesagt, Lou? Was hat sie gesagt? Ich habe Kopfhörer, aber ich verstehe nicht, was sie sagt. Das ist schon ohne Kopfhör so schwierig, aber... Das klang komisch. Ja, es war ja auch so gemeint, so doppeldeutig, dass die Leute draußen... Okay, Moment. So. Ich muss kurz das erklären. Ihr habt es ja verstanden, ich erkläre es mal dazu. Ja. Das war so gemeint, dass die Leute, die draußen zuhören, denken, haha, da hat er jetzt etwas Doppeldeutiges erzählt, das ist ja witzig. Zweideutig ist eindeutig geil. Ja, ich hab's, genau, zweideutig ist eindeutig geil. Ach, heuer, ey, wo nimmst du die ganzen Sprüche her? Ja, die kommen zurzeit wieder so. Also, die sind Asbach uralt. Apropos Sprüche, hast du einen Spruch heute? Ja, du, genau. Warte mal, ich, ja. Dann, während du den raussuchst, sorg ich mal für die passende Atmosphäre. Aha. Wie? Leuchten wir zu den Nachbarn rüber? Wir leuchten jetzt nicht zu den Nachbarn rüber, Holger. Du kannst nachher gerne rübergehen. Haben wir was zu verlosen? Möchtest du denn irgendwas gewinnen? Ich hätte gern was gewonnen, ja. Was möchtest du? Such dir hier irgendwas aus. Ich hätte gern Auto. Nein, wir haben nichts zu gewinnen. Okay. Alles außer Gitarren und die nächsten 20 Dinge, die du aufzählst. Deine Taschenlampe hätte ich gern gewonnen. Not now, sage ich. Was ist denn das? Ah. Ich versuche... Was Wissenschaftliches, glaube ich. Ich versuche... Ich dachte, wir machen jetzt vielleicht so ein kleines Quiz, wer errät, von wem das Zitat kommt. Achso, ich muss ja hier irgendeinen Regler im Aufdrehen noch. Trommelst du jetzt auf Steinen rum? Erklär doch mal, was du jetzt hier machst. Hä? Hilfe! Marien, wo bist du? Marien? Ich wollte eigentlich für Stimmung sorgen. Ach so. Kaufen Sie die Vollversion. In welche Richtung? Genau, kaufen Sie die Vollversion. In welche Richtung geht das? Weil dann machen wir so vielleicht... Okay, dann machen wir mal... Shitty? So. Wir haben die passende Stimmung jetzt. Ja. Und du kannst jetzt zu dieser Stimmung... das Zitat vortragen. Okay. Du weißt, wie man sowas macht? Mit Nennung des Urhebers und so? Soll ich sagen, ja? Ich dachte, das wäre unser Quiz. Nee, das ist... dann machen wir es anders. Muss ich das jetzt da oben vorlesen oder von wem das wirklich kommt? Was meinst du jetzt? Urheber. Von wem es wirklich kommt? Ja, klar. Das sagst du dann... Kennst du den Urheber von dem Spruch? Ja. Okay, dann... Deswegen sind da ja diese drei Pünktchen. Dann machen wir das so. Weil... hört mal kurz weg, wir müssen uns kurz beraten. Dann machen wir das so. Du liest den Spruch erst vor. Ja. Und dann sagen wir, jetzt überleg doch mal, von wem das sein könnte. Ja. Ach so. Ja. Und dann lass mal dir kurz überlegen. Und dann sagen wir. Wer es war. Wer es war. Ja. Habe ich okay. schon verraten, so ungefähr? Nee, Zeit. Wir machen jetzt einfach nochmal so, als wenn es gewesen wäre, mehr leise gesprochen. Da kann ich okay. Also, der Spruch, Holger, bitte. Okay, also, zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, so, von wem könnte das sein? Wie findest du den Spruch so? Wem findest du doll? Ich finde ihn ganz gut, ja. Ja? Also. Kannst du ihn nochmal? Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Gut. Von wem ist der Spruch? Von Albert Einstein. Jetzt wollte ich die Leute 10 Sekunden so. Überlegen lassen. Oh, muss er ausschnippeln. So, Zeit ist um und Albert Einstein war natürlich richtig. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Oh. Nicht schlecht. Ja, und dafür gibt's keine Pinke-Pinke. Warum? Weil ich gepetzt habe. Weil Holger hat gepetzt und außerdem hätten wir es so machen müssen. Ja, dieser Spruch ist von. Ach nee, das ist falsch, oder? Dieser Spruch ist von. Können wir jetzt mal alles durchmachen? Okay. Machen wir alles durch. Dieser Spruch ist von Albert Einstein. Ja. Also Holger. Haben die nicht noch einen Spitznamen? Wir haben ja schon festgestellt. Albert the Brain Einstein. Dass unsere Absprache. Unsere Vorstellung von Humor und so ein bisschen aneinander vorbeigehen. Ich finde den Spruch nicht so toll. Nee? No. Ich finde den so abgedroschen. Soll ich mal einen guten raussuchen? Such mal einen guten raus. Aus meinem aus unserer dunklen Höhle hier. Ich hatte Holger gefragt, wir machen hier im Dunkeln diesmal die Sendung. Genau. Also weil wir so finden, das gibt uns so dieses Radio-Feeling, als wärt ihr wirklich da draußen und als würde wirklich jemand zuhören. Ja. Wir stellen uns euch vor, wie ihr da sitzt. Genau. In der Sonne. Ich mach mal ein bisschen Stimmung. Oh. Und ich hoffe, ihr müsst nicht auf die Toilette. Dann geht lieber jetzt, weil jetzt kommt Regen. Hörst du Regen? Nee. Dann nicht, dann machen wir. Mach mal City aus. Das ist der Ocean. Ja. Mach mal Ocean. So, also, okay. Ich suche jetzt meinen Spruch raus und zwar. Ist das ein Creek? Was? Das ist ein Creek unter. Creek? Kennst du Dawson Creek? Ja. Das ist so eine Fernsehsendung. Creek, C-R-E-E-K. Heißt so viel wie Bach. Ach so. Aha. Da hat er hier so eine tolle Sound. Und zwar, nur wer selbst brennt, kann ein Feuer in anderen entfachen. Das sind so die Kaliber, die ich mag. Ja. Was bitte? Genau. Also, aus meinem Poesie-Album oder ich versuche mal hier im Deutschen drin. Jetzt pass auf, jetzt. Ich habe auch richtig Schmalzige dabei. Und zwar, ein Blick der Liebe und ein Wort der Ermunterung erreichen mehr als viele Vorwürfe. Du Arsch. Wo bleibt der Applaus? Ja. Ach, und warte mal, noch ein ganz cool, noch ein ganz, auch jetzt mal hier so etwas flacheren, ja. Ha? Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Ja, gut. Ja. Das finde ich auch einen sehr schönen Abschlussspruch zu unserer, in unserer Rubrik. Warum lesen wir jetzt eigentlich so viele vor? Willkommen bei der Abendshow. Das war tolle Sprüche. Wusstest du eigentlich, dass bei der Heute-Show, da kommt am Anfang immer ja. Ne? Weißt du, was dieses Gepiepe ist? Na, SOS wird es nicht sein. Ja, Morsen. Es ist Morsen und weißt du, was gemorst wird? Nein. Das Wort heute. Echt? Ja. So klingt das? Ich weiß nicht. Okay, wie es weitergeht. Ja. Ich konnte mal morsen, aber es ist vorbei. Gibt's eine App für? Ja. Gibt's eine App für? Kostet bestimmt Geld, ne? 79 Cent. Also zumindest kannst du mit SOS morsen. Na toll. Ja. SOS, weißt du, wie SOS gemorst wird? Wie war das? Dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Ach, ist halt verkehrt. Und warum nennt man SOS? Was war der Zähler? Nee. Das ist, ja genau, die Story ist wohl, dass dahinter, hinter dem Wort SOS, dass es eine Abkürzung ist, aber in Wirklichkeit ist es wohl so, dass sich das S und das O am dollsten voneinander unterscheiden und die deswegen verwendet werden. Sehr gut, ja. Aber warte mal, wir können mal kurz gucken, dass, wie dieses Notwort hieß. Wikipedia, denn alles, was in der Wikipedia steht, stimmt. Segler ohne Sack oder sowas war das, ne? Segler ohne Sack. Irgendwie, ach, keine Ahnung, kriegt das nicht mehr zusammen. So, SOS. Viel Text. Julia, sag du doch mal was. Lebst du schon? Ach, das ist hier zu lang. Also hier steht irgendwie... Ach so, genau. Angebliche Bedeutung von SOS als Abkürzung für Save Our Souls oder Save Our Ship, rettet unser Seelen bzw. rettet unser Schiff, wurden später in das Signal hineininterpretiert. Hm? Ja. Ach so. Ich habe gerade irgendwie so Déjà-vu. Hatten wir das Thema nicht schon mal? Keine Ahnung. Also für mich, Folgen unserer ich muss noch mal reden. Dieser Bootskram ist ja auch sehr interessant. Das wird für mich ja definitiv im Sommer wieder ein Thema werden. Wenn ich dann... Ein Führerschein? Nee, ich mache keinen Bootsführerschein, aber wenn ich dann nicht vielleicht, zwischen den großen Dampfern, weißt du, man muss sich ja mit denen auch irgendwie verständigen. Was? Und die verstehen ja nur Morse-Alphabet. Nimmst du eine Hupe? Mit so einem Gummi. Genau, mit der ich sonst Flipper rufe. Kennst du Flipper? Oder bist du, also kennst du noch, ja? Lieben Flipper. Okay. Ja. Unser Eins hat den Flipper ja so ins Herz geschlossen über viele Jahre. Kennst du noch Frufo? Frufo? Siehst du? Nee, das will ich wahrscheinlich schon sagen. Das war, glaube ich, so ein Joghurt hier, so ein UFO-Joghurt. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Maskottchen oder so. Ja. Ja, Frufo, das ist Vieh auf dem Deckel drauf. Ja. Was schätzen, wie lange wir noch machen? Ups, ich hab Geräuschung gemacht. Wie lange wir noch machen? Ja, so zeitlich. Also wir sind jetzt bei anderthalb Stunden bestimmt bald. Ja, bald. Hast du noch viel zu erzählen? Du musst mir nur rechtzeitig Bescheid sagen, dass ich diese Endmusik einspielen lasse, damit es so professionell klingt, wie jetzt geht. Vorhin mit uns, von wem ist das Zitat? Genau. Ja. Ja, du bist halt... Unsere Qualität hat ganz schön abgenommen. Wieso? Nee, ich finde es doch okay, ich finde, das involviert doch den Hörer viel mehr, wenn er das Gefühl hat, dass er bei der Entstehung dieser Sendung dabei ist. Und so ist es ja letztlich auch. Also ihr habt ja die Möglichkeit, euren Beitrag zu leisten. Ja, indem ihr uns per Twitter schreibt. Ja, genau, wir können uns zum Beispiel per Twitter, hast du heute eigentlich getwittert, dass es losgeht? Ich habe es bei Facebook geschrieben. Du hast es bei Facebook geschrieben, das ist schön. Wie viele Kommentare? Wenn du was bei Facebook schreibst, sind ja gleich 100 Kommentare dazu. Ach, Quatsch. Also wenn ich was bei Facebook schreibe, ich muss schreiben, so, ich liege im Sterben, dann kommen sofort ganz viele Kommentare, oh. Wie viele Leute hast du eigentlich in deiner Freundesliste? Darf ich das dann erben? Ne? Aber wenn ich so andere Sachen schreibe, da reagiert halt keiner drauf. Ja, nicht wirklich. Und bei dir? Aber du antwortest ja auch immer kaum. Vielleicht ist das mein Fehler. Ich habe nämlich schon mehrmals was geschrieben, dann dachte ich, naja. Ne, für mich, ich sehe das nicht so als Chat. Na, das siehst du. Wenn ich mit jemandem rede, aber das will, also ich sag mal, ja, dann hole ich ihn hierher und setze ihn vor das Mikrofon. Du sitzt ja mal vorm Rechner denn, ne? Bei Facebook oder so. Ich mach's, ich hab so iPad, mach's eigentlich nur Facebook auf dem iPad, nicht auf dem Rechner. Weil ich krieg ja dann mal eine Push-Notification, wenn was Neues. Ich auch. Ja, siehst du? Dann klicke ich auf Anzeigen, lässt mir das schnell durch, kann schnell antworten. Wie deswegen habe ich dich heute ausgebremst, als du mir per Direktnachricht in Twitter über 140 Zeichen einen Sachverhalt erklären wolltest, der wahrscheinlich an der A4-Seite voll ist. War 280. Nee, mehr sogar, waren ja fast 3. Genau. Und bei mir macht's dann halt immer Piep-Piep und ich dachte, bevor... ich wollte dann schon aufhören. Ich dachte, hab mir schon gedacht, das wäre zu lang. Ja. Das nächste Mal schreibe ich auf Hatzebook. Entweder so oder dieses altmodische E-Mail. Kannst du auch mal verwenden. E-Mail? Ja. Kennst du noch dieses Google Wave? Ja. Gibt's ja leider nicht mehr. Ich fand das eigentlich recht cool. Ist tot. Was ist mit meinem ganzen Kram, der da liegt? Weg. Nee, wird verkauft. Hör auf. Was soll denn da liegen? Von mir ist da Zeug. Ich habe da, weil ich das gut fand, Zeug gelegt. Ja, ja, dann fängt eben dein neues Leben an. Worüber haben wir eigentlich die letzten Minuten gesprochen? Hast du aufgeschrieben? Also über Sprüche. Stefan Raab. Hatten wir auch noch. Glauben. Ja. Ob du abergläubisch bist, habe ich dich gefragt. Unsere Professionalität. Glauben. Ja, also wie gesagt, ich, ja, ihr könnt, wie gesagt, da voll mitmachen. Macht euch irgendwie bemerkbar. Der Holger hat einen Twitter-Account. Ja. Der freut sich, wenn man ihm schreibt. Genau. Und zwar twitter.com/Maxim86. 86. Genau. Oder ihr schreibt mir. Ich bin zurzeit so beschäftigt, ich schaff's nicht mal mehr, die anderen Tweets zu lesen. Echt? Ja. Tja, denk daran, man muss nicht alles lesen. Nee, das ist wie Fernsehen. Einfach einschalten. Oder wenn man Leute, also bei mir gibt es so, dass ich bestimmte Leute... Ich kann auf Arbeit nicht einfach ständig vor meinem iPhone sitzen. Nee, das würde ich als Arbeitgeber auch nicht gut finden. Weißt du? Da würde ich sagen, Holger... Ich hab heute die Diskussion gehabt, weil wir hatten hier mehr Social Media und so. Ja. Und da hatte ich so eine... Das war gerade die Schichtverantwortliche von uns. Und mit der habe ich die Diskussion gehabt über Privatfotos in Communities. Und da hast du ja gesagt, aber ein Arbeitgeber, Entschuldigung, muss ja auch mal akzeptieren, dass es auch noch ein Leben nach der Arbeit. Ja, finde ich wichtig. Genau, aber sie war nicht einsichtig. Irgendwie. Aber hey, okay, gut, das kann ja jeder glauben, woran er will. Weißt du, was mich total nervt, sind Angestellte, die so absolut hörig sind, die der Meinung sind, wenn sie hier wenn sie hier so tun, als wenn es für sie nichts anderes als den Job gibt, ja, dass die dann totale Anerkennung von ihrem Arbeitgeber bekommen. Aber es ist nicht so. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, was ist nicht so, dass sie keine Anerkennung kriegen? Also sie denken, sie kriegen Anerkennung. Also aber nicht genau. So. Also was das muss ein Scheißarbeitgeber sein, der so eine Mitarbeiter, die sich so anbiedern auf diese Art und Weise, so denken, ich bin und dann auch so tun, als wenn sie nur für die Arbeit da sind und sie haben kein Privatleben. Ja. Nee, funktioniert nicht. Ja. Ich finde es schockierend, wenn ich wenn Mitarbeiter gar kein persönliches Interesse haben. Also wenn die wirklich anscheinend sonst außerhalb der Arbeitszeit geistig tot sind. Das ist für mich, das wäre für mich total schockierend. Ja, und ich kapiere es nicht. Also sie hat irgendwie gesagt, wenn du dann nur Saufotos reinschickst. Ja, da muss man schon, also das würde man ja vielleicht auch so nicht machen. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen, der nur Saufotos reinstellt. Und ich meine, man kann ja auch vernünftig was trinken und muss nicht immer nur kummernd in der Ecke liegen und so. Und wenn man, also ich habe ja auch mein Beispiel genannt, ich habe Freunde aus Nürnberg, also die Ecke Nürnberg, und twittert, boah, schreibt denen manchmal so, ah, guck mal hier, das habe ich gemacht. Ja. Und dann hat der bei Facebook dann, glaube ich, auch gleich direkt in so einen Pinnwand-Ordner oder so. Ja. Also ich finde, ein Mensch, der sich für Sachen interessiert, der ist doch ein viel brauchbarer Mitarbeiter. Ja. Weil der im Kopf, da bewegt sich was. Also der, da merkst du, der macht das nicht nur seinen Job, weil er muss, sondern er hat einen eigenen inneren Antrieb, Dinge zu bewegen und Dinge zu tun. Ja. Und ein Arbeitgeber, der sowas nicht versteht, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich kein Interesse. Also sie hat gesagt, aus ihrer Sicht würden so eine Leute bei ihr nicht in die Firma kommen, wenn hätte sie jetzt eine eigene Firma. Genau, und so sieht dann auch das Betriebsergebnis aus. Ja, genau, denke ich mal. Also total, da muss ich nicht... Da kann da nichts entstehen. Was kann da entstehen? Ich finde auch das Arbeitsklima total wichtig. Und wenn das dann schon nur so geprägt ist, so... Ne? Ich war mal bei einer Firma Probe arbeiten. Das klang so ganz verheißungsvoll. Die hatten... so Internetkram gemacht aus einer Näherei raus. Das war mal eine Näherei gewesen und das war so in so einem Innenbezirk auch. Und da dachte ich, gut, es war eine Näherei gewesen, aber die bewegen sich scheinbar und fand ich so echt szenemäßig richtig cool. Ja. Bin halt hin und hab wegen Probearbeiten, alles klar, kein Problem. Ich habe mich beworben auf einem normalen DIN-Brief, also so hier so einen Langbrief, nicht irgendwie Bewerbungsmappe. Achso. Und auch nur ein Anschreiben. Hm. Und da dachte ich, auch darauf reagieren die, finde ich super. Also scheint eine offene Firma zu sein. Ja. Und dann war ich halt da. Erstmal hat sich kein Mensch um mich gekümmert. Also keine Postkarte. Und dann hieß es nur, ich soll mich erstmal da hinsetzen und erstmal irgendwie was machen. Hm. Wo ich dachte, finde ich schon blöd, wenn du kommst da hin, wirst eingeladen und dann kümmert sich keiner um dich und weiß keiner, was du tun sollst. Das hatte ich die ersten. Und dann kam die Chefin an, da bin ich natürlich sofort von dem Arbeitsplatz aufgestanden, bin zu ihr und sage, ja, ich bin jetzt da und was sollen. Und dann sagt sie, was haben Sie die ganze Zeit gemacht? Hm. Ich sage, na, es wurde noch nichts Konkretes gesagt. Und da meint sie, Sie müssen doch hier wenigstens dann irgendwas machen. Schließlich wollen Sie ja einen Job haben. Wo ich denke, alles klar. Ja. Wenn ein Arbeitgeber so mit mir umgeht, und da habe ich gesagt, gut, ich gehe nach Hause. Ja. Ne? Und dann bin ich gegangen, weil so war das die ersten Tage bei mir. Das ist für mich keine Arbeits, Grundlage. Also ja. Was soll da entstehen dabei? Da kann doch nichts Gutes bei entstehen. Ich überlege gerade, ob ich das erzähle oder nicht, aber ich glaube, es kann nicht schaden. Warte mal, dann sag, du weißt es von einem Kumpel. Zu spät. Nee, ich sollte so Schaltschränke verdrahten. Ja. Und dann hat die das so dem Kollegen, der neben mir war, der auch den ersten Tag da war, hat das mal so 10, 15 Minuten gezeigt. Er kannte sich ja aus mit Elektroinstallation, nicht so. Dann meinte er, alles klar und so, und dann, okay, gut, ich muss mir erstmal einfummeln, hab mir das so Ganze nochmal angeguckt, bin mal logisch reingegangen und dachte dann, okay, gut, so funktioniert das. Hab dann angefangen, hab noch so ein bisschen an die Umschulung zurückgedacht, so, okay, ein bisschen Leitung ein bisschen am Ende länger lassen, falls mal was geändert werden muss in Zukunft oder so. Und dann kommt die nach einem Tag zu mir an und meinte, alles ist zu kurz. Kann alles nochmal raus. Echt? Und ja, die Betreuung war da irgendwie ein bisschen blöd. Ich meine, ich habe dir ja schon gesagt, ich habe da wenig Erfahrung drin. Und wenn sich da keiner kümmert, dann kann ich ja auch nichts dafür. Ja, aber wenn es dann nicht weiter ein Problem ist, ich meine, Fehler passieren und. Ja, klar, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ich meine, es ist halt ein verschenkter Tag, war. Das stimmt. Muss man wissen, ob man sowas investieren will und kann. Ja. Ja. Ja. Gut. War mal so meine Erfahrung in. Also, wie gesagt, Einarbeiten so. Es ist ja auch so, es gibt auch Arbeiten in einem Job, die machen halt nicht wirklich Spaß und so ein Job ist manchmal auch stressig und hart und das ist ja auch in Ordnung. Also man also kann ja nicht davon, ne? Es kann nicht nur Spaß machen. Ja. Ne? Und man ist halt so Stresssituationen und finde ich eher gewachsen, wenn man weiß, okay, das ist jetzt eine blöde Situation, aber sonst macht mir mein Job Spaß. Ja. Dann ist man doch eher bereit, sich auch entsprechend reinzuknien und nicht nur Dienst nach Vorschrift zu machen. Richtig, ja. Ich durfte letztens, bei uns kommen ja von einer anderen Firma, glaube ich, immer die ganzen Leitungen an. Ja. Und die machen alle 40 Zentimeter so ein Oma-Kleber ran. Und jetzt hast du 24 Meter lange Kabel. Ja. Und alle 40 Zentimeter so ein Oma-Pflaster da drum. Hast du ein Pflaster drum, ja. Also denke ich mal. Ja, muss halt auch irgendjemand machen. Ja, ne? Eben. Ich dachte, okay, kannst nichts verkehrt machen oder so, während die anderen da. Und letztendlich kann sowas auch Abwechslung schaffen. Weißt du, wenn du irgendwie nur Arbeiten machst, die totalen Spaß machen, dann ist vielleicht mal eine gute Abwechslung, wenn du auch mal so ein Ding machst, was halt eben langweilig ist. Ja, sonst ist der Spaß irgendwann auch weg, wa? Wenn ich dann gewinnst. Aber ich bin wirklich froh, dass viele Arbeitgeber das begriffen haben, dass der Mitarbeiter letztendlich den größten Anteil zum Betriebsergebnis beiträgt. Ja. Und wenn sie mit dem Mitarbeiter vernünftig umgehen, ne, dass dann auch das Ergebnis entsprechend ist. Ja. Und vor allen Dingen, es ist halt eine Beziehung. Ne? Und eine Beziehung, da muss von beiden Seiten was kommen. Weißt du, ich kann es ja verstehen, super. wenn zum Vorgesetzten der Respekt da ist. Der muss ja auch sein. Klar. Ja. Genau, aber man kann sich ja trotzdem vernünftig unterhalten und man muss das nicht so raushängen lassen, so wie, ich bin jetzt hier drüber. Ja, und so eine Leute, wie du dann sagst, die sich dann halt so aufspielen und so, das ist, finde ich, die werden auch auf lange Sicht verlieren in den guten Unternehmen. Ja, weil, weiß ich nicht. Wer will so einen Arschkriecher haben? Wer will denn sowas? Anscheinend gibt es ja eh noch, ich meine. Ja, die Leute, die Arschkriecher haben wollen, sind selber welche, weißt du? Ich meine, Arbeit, das ist halt Arbeit. Arbeit ist halt nicht immer schön, aber man muss sich das halt nicht nur extra schwerer machen, finde ich. Genau, finde ich auch. Und wenn, ich meine, ich muss halt nur ziemlich früh aufstehen, da ich 50 Kilometer fahren muss ungefähr. Und ich sag mal, dann ist man schon erstmal nicht so motiviert, weil kostet auch alles Geld, so sag ich mal, Sprit und so. Ja. Und die lange Zeit. Aber man freut sich doch halt viel mehr dann nochmal auf Arbeit, wenn man weiß, man hat da vernünftige Kollegen und. Also ich das ist nicht nur traurig da sitzen, wenn eine Arbeit machen, sondern man hat auch ein bisschen Spaß. Ja. Also ich betreue ja im Moment einen Azubi, wo ich weiß, dass der manchmal eben so ein bisschen, dem fehlt noch das, so wie das Berufsleben funktioniert. Ne? Und jetzt ist er runtergefallen. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich da auch manchmal denke, okay, ich muss ihm zeigen, wo die Grenzen sind und wie es funktioniert. Aber ich sehe es dann auch wieder so, wenn er einen super Job macht, dann muss man ihm das auch sagen und dann ist es fast eine Pflicht, ihm dieses Lob auch mitzugeben, damit er merkt, oh, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, ne? Genau. Und man bricht sich halt keinen Zacken aus der Krone. Ja, aber da ist auch die Einarbeitung ziemlich wichtig, finde ich, oder? Ja, aber da muss auch sagen, in einem stressigen Job ist es auch schwierig, das so zu gewährleisten. Lass mich raten, du musst deinen Job machen und ihn gleichzeitig unterstützen, oder? Genau, wenn du ein Unternehmen hast, was halt durchgehend läuft, dann ist halt wenig Zeit anzuhalten und zu sagen, okay, jetzt machen wir mal. Ne? Jetzt, was ich mir ja gerade frage, euer Azubi hat ja schon Erfahrung, oder? In dem Beruf? Gar nicht. Also, er hat nur diese Schulerfahrung, er hat noch nie gearbeitet. Ich meine die Kenntnis von der Tätigkeit, die er da macht. Nee. Auch nicht. Nee, also was er in der Schule gelernt hat halt, ne? Ja. Und das ist schon eine Menge, wenn die Auffassungsgabe stimmt und so. Hm. Das war ja auch Grund, wo man halt sagt, also unser Bewerbungsgespräch ist so gelaufen. Aber er fängt nicht bei null an. Also er hat schon Grundkenntnisse. Nee, natürlich bei null nicht, weil er hat die Grundkenntnisse aus der Schule halt mitgebracht, ja, ne, was man da im Informatikunterricht bekommt. Und bei dem Einstellungsgespräch fand ich auch wichtig, ihm klarzumachen, wir haben Interesse an dir, aufgrund, wie er sich halt, er war auch zum Probearbeiten da, dass man so sieht, stimmt, das passt mit der Chemie, weil das ist unheimlich wichtig, dass die da ist halt, diese, dass die Beziehung stimmt, ne? Und ihm dann zu sagen, gut, wir sind an dir interessiert, wir können uns das mit dir vorstellen, und du hast jetzt die Chance zu entscheiden, ob du dir das auch mit uns vorstellen kannst, und nicht mit dieser Arroganz ranzugehen, zu sagen, pass auf, wir geben dir einen Job, sei froh, dass du ein Angebot kriegst, ne? Ja. Weil das ist scheiße, so mit so einer Arroganz daran zu gehen, weil wer möchte denn von oben herab behandelt werden? Eben, will auch keiner. Richtig. Ja. Deswegen sage ich ja, ich finde es gut, wenn man sich vernünftig unterhalten kann, aber der Respekt halt zum Vorgesetzten muss genau, halt trotzdem dann, da bleiben. Sowas muss natürlich, genau, sowas, und da muss man aufpassen, und das ist halt auch eine Schwierigkeit, wenn der Umgang in einem Unternehmen locker ist, muss trotzdem immer wie das klar sein, ne, dass dieser Lockumgang noch lange nicht heißt, dass der Arbeitgeber erlauben, nichts zu sagen hat und dass man sich erst erlauben kann. Genau. Und das ist halt auch bei so einem jungen Menschen dann schwierig, ihm das klar zu machen. Und da muss man halt dann auch offen genug sein und sagen, pass auf, versteht es nicht falsch, wie das hier läuft. Wir machen hier einen lockeren Job. Ja. Ne, oder in einer lockeren Atmosphäre. Aber trotzdem gibt es gewisse Linien, auch wenn sie sehr unsichtbar sind, und die müssen auch eingehalten werden. Ja. Ne? Genau, richtig. Also ich hätte das damals so, Vorarbeiter halt so, auch ganz lockerer Typ, erstmal. Er hat mich gefragt, ob es okay ist, wenn wir uns duzen. Ja. So. Dachte ich, hey, was ist denn das? Kennst du ja gar nicht so. Probier's mal aus. Und lief gut, und du hast es aber auch gemerkt, wenn irgendwas schief lief und er da ein bisschen Stress gemacht hat und so, und dann... Ja. Tritt man sofort, sag ich mal, so eine Art, nicht bildlich, also so einen dritten Schritt zurück und weiß, okay, jetzt ist muss die Distanz gehalten werden. Ja, ja, nur weil ich meinen Chef duze und mit dem halt einen guten Kontakt habe, heißt es ja noch lange nicht, dass er mir keine Anweisungen mehr geben kann. Richtig, ja. Und dass er das Sagen hat. Letztendlich, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, müssen die halt vom Chef immer unterstützt werden. Ja. Da kann man nicht seine eigene Show dann durchziehen. Das ist richtig, ja. Ja, und ich finde, so macht doch Arbeit noch Spaß, und so kann man das meiste bewegen. Also, und da bin ich mal ganz traurig, wenn ich mit einem Arbeitnehmer spreche, der so sagt, nee, hier, ganz krasse Regeln, alle haben zu machen, was man ihnen sagt, und der Mitarbeiter hat keine Entscheidungsgewalt, und der ist sowieso dumm, der Mitarbeiter, und der kann ja nur, was man ihm erzählt. Das ist aber auch Blödsinn, manchmal muss man schon ein bisschen mitdenken. Und ich denke, viele Mitarbeiter würden viel mehr mitdenken und viel mehr beitragen können, wenn man ihnen die Freiheit geben würde. Ja. Wenn man ihnen zumindest das Gefühl geben würde, dass sie Mitverantwortung tragen. Richtig, ja. Ja, weil dann ist einem Mitarbeiter auch klar, dass alle zusammen für das Gehalt der Mitarbeiter arbeiten. Richtig, ja. Also für die Qualität der Arbeit. Aber du musst ja auch, nicht alle können, glaube ich, damit umgehen. Mit so einer Verantwortung. Ja, aber letztendlich hat man die Verantwortung, ohne dass einem zugestanden wird. Ja klar, aber ich kenne viele, die gesagt haben, so, nee, da müssen wir erstmal warten, bis der Vorarbeiter kommt. Oder bis die Technologen oder weiß ich, wer kommt, bevor das vielleicht. Ja, na gut, in manchen Situationen ist es vielleicht sogar so nötig. Klar, ne? Aber, ja, richtig, aber. Ja, bist du zufrieden mit deinem Job? Zurzeit schon, ja. Ja, das ist gut. Das ist immer gut. Wenn man unzufrieden ist mit seinem Job, dann... Ich hatte ja das Unternehmen gewechselt. Ja. Dann war ich ja da, was ich erzählt habe, wo die Einarbeitung so blöd war. Ja. Und da bin ich jetzt aber weg von der Abteilung und der nächsten, und da fühle ich mich wohl. Also mein Chef hat zu mir gesagt, als ich das Arbeitsverhältnis angetreten habe, wenn irgendwas ist, wenn es irgendwelche Probleme gibt, du unzufrieden bist, sage Bescheid. Ich möchte nicht, dass du das Unternehmen verlässt und ich hatte nicht die Chance, was dagegen zu tun. Ja. Und da habe ich gesagt, natürlich, So genauso verlange ich es ja auch andersrum vom Arbeitgeber. Ja, von dem also das war schon da. Ne? Wenn, das verlange ich auch. Und das finde ich, das so startet in meinen Augen eine gesunde Beziehung und ein langlebiges Arbeitsverhältnis mit sehr guten Ergebnissen. Ja, das Gespräch kam bei uns auch ziemlich spät erst. Also. Ja, aber da freue ich mich, dass es wirklich Arbeitgeber gibt, die die naheliegendste Sache sehen. Ja. Und das ist halt, ich habe auch gegenteilige Erfahrungen gemacht, die es halt nicht gesehen haben, ne? Ja. Und die sich dann bei einer Kündigung versuchen zu retten, indem sie sagen, gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit du bleibst, wo ich dann sage, oder ich sage es nicht, weil ich es für überflüssig halte, sondern mir nur denke, ja, die letzten Jahre hätte man sich darüber mal Gedanken machen können, ne? Also ich hoffe... Wie kam die Kündigung so plötzlich, oder wie? Ich habe gekündigt, bei mir hat es gereicht. Ich fand das halt, das Arbeitsverhältnis ungesund und habe mir halt gesagt, ich möchte auch guten Gefühls für jemanden etwas tun und an einer Sache arbeiten. Genau. Und ich kann mich nicht identifizieren mit dem Unternehmen so auf die Art und Weise. Und das hat, man muss ja nicht selber schaden. Ich meine, das belastet einen ja dann auch. Ja, klar, wenn er nicht so... Ich meine, die Firmen verdienen ja Geld damit und irgendwann, wenn du keine Leistung bringst oder so, oder dann das sollte den, klar, eigentlich sollte dem Arbeitgeber auch dann, der sollte dankbar für so eine Kündigung dann sein, weil ihm eigentlich klar ist. Damit er sich dann Gedanken macht oder wie? Nee, dass er dann, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, der dort nicht mehr zufrieden arbeitet, weil er ja auch nicht mehr die volle Leistung bringen kann. Ja. Jemand, der unzufrieden ist, der bringt halt nicht so viel Leistung, ja, das ist klar. Ne? Also eigentlich hätte man sogar noch einen Dank kriegen müssen auf die Kündigung. Eine Prämie? Eine Prämie, genau, eine Kündigungsprämie. Ja. Nee, ich hoffe, ihr da draußen, ihr habt einen Job, mit dem ihr zufrieden seid, und wenn nicht, macht euch wirklich Gedanken. Entweder redet mit eurem Chef, wenn euch an eurem Unternehmen was liegt, oder guckt, dass er was Anständiges findet. Das ist schon echt wichtig, weil prägt ja auch, also es ist ja auch eine große Zeit, die man da verbringt. Und jetzt kommt wieder die fiese Sache an der Geschichte. Jetzt kommen natürlich Leute her und sagen, ja, gibt ja kaum Jobs. Ja. Und das Traurige ist, dass da eventuell in manchen Bereichen wirklich was dran ist. Wobei man immer sagen muss, gute Mitarbeiter werden immer gesucht. Ja, na klar, aber ich sag mal, wo ich mir das immer so schwer vorstellen kann, ist im Einzelhandel. Ich meine, da kommen ja jedes Jahr so viele, oder Gebäudereinigung. Ja. Immer mehr, dann gibt es ja noch ungelerntes Personal. Ich meine, irgendwann muss ja mal Schluss sein. Ja. Das ist das Problem, dass es wirklich wahrscheinlich Jobs gibt, wo der Arbeitgeber sagt, dann macht's halt jemand anders. Ja, eben. Ich finde schon irgendeinen Deppen, der hier für, weiß ich nicht, 1,50 € sich hinstellt und das tut. Ja. Und dem scheißegal ist, mir behandelt wird. Richtig, ja. Und ich glaube, dass das in großen Unternehmen sogar verbreitet ist, aufgrund der Masse, die die auch an Mitarbeitern haben. Das ist da auch wurscht. Da fand ich übrigens die Sendung, die vor kurzem im Fernsehen lief, Undercover Boss, sehr interessant. Da hat sich ein Beispiel von der Hotelkette Best Western, glaube ich, war es gewesen. Der oberste Chef in Deutschland hat seinen Anzug ausgezogen, hat sich einen Bart wachsen lassen, eine Brille aufgesetzt und ist in sein Unternehmen rein und hat dort Zimmer geputzt, hat in der Haustechnik gearbeitet, hat gekellnert und ist da ins Gespräch mit den Mitarbeitern gekommen und hat halt so das Unternehmen kennengelernt, wie das dort unten funktioniert. Ja. Er sitzt oben in seinem weichen Stuhl, denkt sich Sachen aus, ne? Und er sagte selber, und das fand ich auch eine sehr, also wenn ein Chef diese Reife besitzt, so zu denken, er sagte, er ist sich nicht sicher, ob das, was sie hier am Reißbrett laden, ob das auch alles wirklich so funktioniert und umgesetzt werden kann. Das kenne ich. Das finde ich aber gut, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat. Ja. Wenn vielleicht auch auf Anstoß der Sendung hin, also ich denke mal, die Macher dieser Sendung werden da schon zu einigen Unternehmen gegangen sein und das vorgestellt haben, das Konzept. Ja, ja, und das ist aber öfters mal so, dass die Theorie halt in der Praxis nicht so klappt. Die Theorie, Mensch, du hast da immer Sprüche auf drauf. Dass die Praxis nicht so wie in der Theorie klappt. Ja. Genau, und schreibst du das jetzt auf? Nee, Undercover-Boss. Schreib ich auf. Ja. Und dass dann die kleinen Arbeiter, die sich darum eigentlich gar keine Gedanken machen müssten, sich dann halt doch darum kümmern müssen irgendwie. Ja, und er hat dann festgestellt, bei manchen Sachen, wo dann er sagte zur Putzfrau so, wie viel Zimmer müssen wir denn heute schaffen? Und sie sagte irgendeine Zahl und er sagte, wie? An einem Tag? Wie soll das machbar sein? Ja. Ne? Und wo er dann festgestellt hat, seine Leute, also seine in Anführungszeichen, weil er hat ja natürlich letztendlich mit dem bestimmten Hotel nichts wirklich zu tun, ja. Ne? Weil die haben ja mehrere Hotels und da gibt es da noch Hoteldirektoren dazwischen und so und letztendlich gehören die halt nur zu der Unternehmensgruppe, diese ganzen Mitarbeiter. Aber er hat gemerkt, dass die echt einen hammerharten Job machen und zum Teil auch unter schlechten Bedingungen und zu schlechtem Geld, ne? Ja, ist so. Finde ich auch gut, wenn sich, wenn Chefs da so... Jetzt hat's einer gemacht. Ja, letztendlich ist es auch nur, die haben dann die Mitarbeiter auch entsprechend belohnt. Der war mit dem Küchenchef da oder mit irgendeinem Küchenmitarbeiter, hat da zusammengearbeitet und hat im Gespräch rausgehört, dass der halt gerne mal in Thailand was lernen würde von dollen Köchen. Hm. Und daraufhin hat er dem eben auch eine Reise nach Thailand oder Bangkok irgendwo hin spendiert. Ja. Ja, aber das ist natürlich auch dann letztendlich ein Tropfen nur auf dem heißen Stein. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist einer von 1000 Mitarbeitern. Wäre erstmal das und ich meine, das ist jetzt einmal. So. Und das ist halt auch so... ich meine, da erinnert sich ja dann, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, nichts oder so. Ja, er hat bei manchen, in einem Hotel hat er halt auch die Situation, die Arbeitssituation verbessert, weil da Sachen nicht so gelaufen sind. Aber es sind halt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, klar. Ja. Aber dieser Denkansatz, den finde ich halt schon... Ja, klar. Deswegen staune ich ja immer, dass Unternehmen so viel Kohle sich anhäufen können mit ihren Milliardengewinnen und trotzdem dennoch sich jetzt erlauben, irgendwie, auch wenn der Betrieb gut läuft, dann noch die Gelder zu kürzen oder so. Tja. Oder halt irgendwo anders, wo es nötig ist. Ich glaube, das nennt man Kapitalismus, ne? Ja. Habe ich immer gehört. Da kommt auch das Wort Kapital drin vor. Ja, aber ich meine, aber so extrem muss man es ja nicht ausreizen, oder? Bis zum Maximum, Minimum. Und ich glaube, wir müssen es auch nicht so extrem ausreizen. Wir sind bei 2 Stunden. Du hast das Glas auch gar nicht umgedreht. Es wird schon mal ein bisschen... Nee, wir haben bloß immer verzögert umgedreht. Also ich. Ach so. Ja, ich gucke ja nicht jede Minute drauf. Und dann die Uhr sagt mir jetzt 2 Stunden. Ich denke... Reicht. Sonst können wir nächste Woche einen Podcast machen. Na klar. Weil, ja, wir haben ja jetzt für die letzten aufgeholt. Nee, aber nicht mal. Die Leute, die jetzt den Podcast hören, die müssten ja dann ganz schnell nachhören. Ja, ich komme auch nicht mehr mit Podcast hören hinterher. Siehste? Deswegen lass uns kurz machen, wir hören uns demnächst wieder. Genau. Bis irgendwann. Viel Spaß. Also, hört sich. Ja. Tschüss. Tschüss. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.